understanding the kingdom of heaven. Es geht weiter mit unserer Botschaft, das Königreich des Himmels verstehen. Amen. The Lord wants us to understand him. Wir wollen, dass wir ihn verstehen. Le Seigneur veut qu'on le comprend. To know him and understand him. Ihn kennen und verstehen. Le connaître et le comprendre. It is only when you know, if you can know Christ, then you can know you. Nur wenn wir Christus kennen, können wir uns kennen. Seulement si on connaît Jésus-Christ, on peut se connaître. Amen. Amen. Because you are not different from Christ. Weil wir nicht anders sind als Christus. Parce qu'on n'est pas différent du Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Today I'm going to, I want to start from here. Why are they fighting you? Ich möchte heute mit dem Thema anfangen, weshalb bekämpft man dich? Aujourd'hui, on va parler de la raison pour laquelle les gens te vous combattent. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Because of, you know, sometimes when you say something, the problem you are having, the Lord through that very those problems, He always bring message upon message. Amen. Wenn ihr mir mitteilt, was ihr gerade durchmacht, und ich zuhöre, kann der Heilige Geist mir manchmal deswegen dadurch Botschaften geben und die ich mit euch allen teilen soll. L'Éternel me révèle des messages. Si vous venez vers moi et vous parlez, vous me dites les choses qui vous préoccupent, les problèmes que vous avez, et souvent l'Éternel peut me donner des messages pour vous qui peuvent vous aider. And you know, mercy came home because of our place of work, what was happening there, and I was not happy about it at all, and it reminded me of if I was the old, I could have been fire. But now it is Christ. So I allow Christ to walk. Mm-hmm. And he, you know, sometimes when things come, I don't even want to go there any longer. But the Lord always wants to, because for him it's not about ignoring things. Mm-hmm. It's about dealing with it from the root. Genau, wir sollen Sachen nicht ignorieren, sondern von der Wurzel aus bearbeiten. Und meine Tochter ist halt zu mir gekommen und hat mir erzählt, was bei ihr auf der Arbeit vor sich geht. Und es hat mir halt nicht gefallen. Und es hat mich auch daran erinnert, an eine Zeit, wo ich mit so welchen Dingen auf eine ganz spezielle Weise umgegangen bin, die halt nicht ganz jugendfrei war sozusagen. Und der Herr hat mir aber dann halt gesagt, dass es gibt eine Weise, Dinge im Fleisch zu klären und eine Sache, wie man es in Christus klärt. Mhm. Mercy est venue vers moi, elle m'a expliqué les choses qui se passent dans son travail et l'ancienne personne aurait réagi d'une autre manière, qui n'aurait pas été agréable pour ces personnes là-bas au travail, mais aujourd'hui je remercie Dieu que je suis un enfant de Dieu et il s'agit, pour les enfants de Dieu, il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes mais plutôt de se charger de ses problèmes, mais à partir de la racine. Et c'est seulement Jésus-Christ lui-même qui connaît la racine, la cause des problèmes. Praise the Lord. Hallelujah. And even Papa also, sometimes when he comes from work, he just said this is how they are treating him or in his place of work. And most of the time, we just immediately we pray over it. But the Lord have not given me message concerning it. But this very time, he said, I should pray. He wants me to preach concerning it. Amen. Und auch Papa hatte öfters schon Probleme oder das dann Auseinandersetzen auf der Arbeit, wo er halt gesagt hat, dass Leute halt gegen ihn sind. Und er hat mir das auch erzählt. Und ich habe auch immer wieder die Wahrheit gegeben. Aber der Herr hat mir noch nie wirklich eine spezifische Predigt zu diesem Thema gegeben. Nur in diesem Fall hat er es getan. Und deswegen möchte ich das heute mit euch teilen. Mon mari aussi, des fois, il me dit ce qui se passe au travail et si les gens le traitent d'une manière un peu mauvaise, un peu indifférente. Mais l'Éternel ne m'avait jamais donné de message. Mais là, pour le cas de Mercy, il m'a donné un message et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. And he gave this message to me in different ways. Number one, he said, love your enemy. Und er hat mir diese Botschaft auf unterschiedliche Art und Weise gegeben. Nummer eins hat er gesagt, liebe deine Feinde. Et ce message qu'il m'a donné, il me l'a donné dans en plusieurs manières, en plusieurs perspectives. Et la première chose qu'il m'a donnée, c'est d'aimer ses ennemis. Amen. Amen. Let us go to Matthew 5. Matthieu 5. Matthieu 5. Matthieu 5. Matthieu 5. Amen. Amen. Vers 44. 44. Matthieu 5, verset 44. C'est ça, but I say unto you, love your enemy. He is not talking about the devil here. Er spricht hier nicht über den Satan. Er sagt hier nicht, dass du den Teufel lieben sollst. Ici, il parle pas du diable. Jésus-Christ ne te dit pas d'aimer le diable quand il dit aime ton ennemi. Why am I saying it? Because I don't even need to say it. That is not the devil. I heard a woman preaching on the television and saying that the Lord, you cannot speak anyhow to the devil because God said love your enemy and that is the devil also. Ich habe mal gehört, also eigentlich müsste ich das nicht sagen, ne, weil das eigentlich, aber dennoch muss ich es leider sagen, weil es gibt Menschen, die, also eine Person, die mal im Fernseher gesagt hat, dass du kannst mit dem Teufel nicht einfach so reden, wie du willst. Du musst schon höflich bleiben, weil der Herr auch gesagt hat, wir sollen ja auch unsere Feinde lieben. Das heißt auch den Satan lieben. Deswegen können wir mit ihm nicht einfach so respektlos reden, sozusagen. Et, normalement, c'est pas nécessaire de le dire, mais on doit quand même haïr notre ennemi qui est le diable. Parce que j'avais vu à la télévision qu'une dame avait dit qu'on doit, on doit pas détester le diable parce que la Bible dit de pas d'aimer nos ennemis. Or que malheureusement la femme là avait mal compris ça, et c'est pour ça que je vais encore une fois le préciser pour qu'on le comprenne d'une bonne manière. Praise the Lord. Hallelujah. You know, this woman was just talking and saying, you know, what she was saying. You know, it was, you know, for her, she was that message. She was on television. She was preaching it. You are to love the devil because Jesus said, love your enemy. If you are against the devil, it means you are not obeying Christ. You are not obeying Jesus Christ. And Jesus, then why should Jesus come here to defeat Satan? If he does not want us to deal with Satan. Ja, und diese Person hat halt diese Irrlehre verbreitet, dass man halt den Satan halt lieben soll, weil man ja seine Feinde lieben soll und dass man deswegen halt nicht so und so mit ihm reden soll. Aber wenn das stimmen würde, ne, weshalb hat der Jesus Christus ganz klar gesagt, dass er gekommen ist, um die Werke des Satans zu zerstören. Und dass er gesagt hat, dass er sogar gesehen hat, wie er zerschmettert worden ist, wie er vom Himmel gefallen ist, dass wir ihn verweigern sollen, dass wir vor ihm fliehen sollen. Und das sind ja alles Sachen, die er über ihn sagt. Ouais, cette dame avait une fausse doctrine parce que si c'était le cas, donc Jésus-Christ ne serait pas venu sur terre pour nous redonner le pouvoir qu'on avait perdu après la chute de l'homme. Donc on doit vraiment toujours rejeter le diable et le voir comme notre ennemi, parce qu'on combat pas contre la chair mais plutôt contre les pouvoirs et les principautés qui sont le diable. Amen. Amen. Go to Hebrew 2. Hébreux 2. Hébreux 2. Verse 14. Verset 14. It says, for as much then as the children are partakers of flesh and blood, because we have the body here on earth, you understand me? Our body. So wir einen Körper haben. He also himself likewise took part of the same. That's why Jesus Christ needed a body. Christus brauchte einen Körper, um hier auf Erden zu sein. Jésus-Christ avait besoin d'un corps pour être ici sur terre. Amen. Amen. that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. He came to destroy the devil. Er kam, um den Teufel zu zerstören. That you can do, you are not to even speak evil against the devil. Und jemand prägt, dass wir den Teufel sozusagen streicheln sollen. Obwohl der, unser Herr, unser Vorbild sagt, wir sollen, ne, dass er ihn zerstört hat. Et si on peut voir que Jésus-Christ dit qu'il a détruit le diable. Et il y a des gens à la télé qui disent qu'on doit pas, qu'on a respecté le diable et on ne doit pas dire des choses mauvaises contre lui. On peut voir, clairement voir que c'est des mensonges. Praise the Lord. Hallelujah. You know, I know, I understand what this woman was trying to say, because before the coming of Christ, you cannot deal with the devil. Ich kann verstehen, was diese Frau sagt in Bezug auf das bevor Jesus Christus gekommen ist, konnte man mit dem Teufel nicht einfach so reden, wie man reden, yeah, weil man Fleisch war, weil man nicht die Kraft und Autorität hatte, den Satan persönlich zu verweigern im Namen von Jesus Christus. De l'autre côté, je peux aussi comprendre la dame, parce que avant que Jésus-Christ vienne sur terre, on n'était pas capable à parler au diable, parce qu'on n'avait pas la force, on n'avait pas l'autorité en nous qui pouvait commander le diable, donc qui pouvait ordonner des choses au diable. Mais maintenant, avec Jésus-Christ, on a le droit de rejeter le diable et à lui parler comme on veut, parce qu'on a Jésus-Christ en nous. If you go in that Hebrew, look at Hebrew 2. Hebräer 2. Verse 6. Let us read from verse 6. Vers 6. It says, but one Vers 6. In a certain place testifies, saying, what is man that thou art mindful of him? Or the son of man that thou visited him? Verse 7. 7. That made us him a little lower than the angels. That is before Christ. And not when you have Christ. Christus, bevor du Christus empfangen hast, aber nicht wenn du Christus empfangen hast. Donc tout ça c'était avant qu'on a reçu Jésus-Christ. Là on n'était pas capable à ordonner quoi que ce soit au diable. Mais dès qu'on a reçu Jésus-Christ, là les choses ont changé. Amen. Amen. If you look at here, you know, before Christ, before that, you know, before the coming of Christ, no one, we were lower than the angels. But now the Bible says we are going to judge the angels. Bevor wir Christus empfangen haben und zu einer neuen Schöpfung geworden sind, waren wir niedriger als die Engel. Aber jetzt, nachdem wir Jesus Christus empfangen haben und eine neue Schöpfung, Kreatur sind, nach seinem Ebenbild, stehen wir über den Engel und werden sogar die Engel richten. Donc avant que Jésus-Christ soit là, on était en dessous des anges, mais maintenant avec Jésus-Christ, et si on a Jésus-Christ en nous, on est au-dessus des anges et on va même les juger. Are we getting it? Amen. Amen. Then in verse 4 of Hebrew 1. Hebrew 1. I want to point out some few things so that we can get it better. Amen. Vers 4. From verse 4. He said, being made so much better than the angels, talking about Jesus Christ. Mm-hmm. Amen. No. As he had by inheritance obtained a more excellent name than they. The name of Jesus is greater than any name of angels. Amen. Hebräer 1,4. Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que leur. You don't call the name of angels and bow down. Du rufst nicht den Namen von Engeln an und kniest dich nieder. Du betest keine Engel an. Donc, on glorifie pas les anges. On appelle pas le nom des anges et on s'incline devant eux. Amen. Amen. Then he said, verse 5, for unto which of the angels said he at any time, thou art my son? Verset 5. Zu welchen Engeln hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn? Aber er nennt uns Söhne, uns Kinder Gottes. Il a jamais appelé un ange son fils, mais nous, on est, nous sommes ses fils. He said, this day have I begotten thee, and again I will be to him a father, and he shall be to me a son. He's comparing you to angels. Er vergleicht dich mit den Engeln. Christ in you. Christus in dir. Il nous compare avec compare avec les anges. Et il dit qu'on est plus grand que les anges. Amen. In verse 6, he said, and again, when he bringeth in the first begotten into the world, he said, and let all the angels of God worship him. Mm-hmm. Are you getting something here? There are people today that worship angels. Aber es gibt Menschen, die heute Engel anbeten. Angel, once you don't mention angel, Gabriel, they kneel down. They mean more, they say holy. Angel Michael, holy. Und diese Menschen beten Engel an. Und selbst auch heutzutage, wenn du auf YouTube bist, gibt es sogar Werbung, wo Menschen Engel anbeten und sagen, dass du halt Geld zahlen sollst, damit sie für dich, für die Engel mit kommunizieren und mit den Engel für dich Beziehung haben. Selbst heute ist das, also hier in Europa ist es sogar auch. Es ist nicht nur etwas, was in Afrika stattfindet. Et malheureusement, partout dans le monde, encore des gens qui sont toujours en train de glorifier les anges. Donc, s'ils entendent le nom d'un ange, surtout un archange, ils vont s'incliner et commencer à louer cet ange, alors que Jésus-Christ nous a jamais dit de glorifier les anges. Praise the Lord. Hallelujah. And in verse 7, we say, and of the angels, he said, who maketh his angels spirit, and his minister a flame of fire. Du bist eine Feuerflamme. Donc, faut qu'on soit conscient que nous sommes des flammes de feu, parce que nous sommes ses serviteurs. Are you getting it? Amen. Then in verse 8, he said, but unto the Son, he said, that throne of God is forever and ever. A scripture of righteousness is this sceptre of your kingdom. Verse 9. Thou hast loved righteousness and hated iniquity. He loved something and he hated things. He loved things and he hated things. You see it there. He never loved everything. Der Herr liebt nicht alles. Es gibt Dinge, die er liebt, und es gibt Dinge, die er hasst. L'Éternel n'aime jamais tout. Il y a des choses qu'il aime bien, il y a d'autres choses qu'il déteste. And that's why, you know, once a child of God is angry, they will say, why are you angry? And call yourself a Christian, you know. For people, once you are of Christ at all, you are not to be angry. It's a big lie. He said, be angry and sin not. Yeah, und deswegen, it is a command that you are angry. Mm. To be angry. Und weil wir halt den Herrn zum Vorbild haben, sollten wir halt auch erkennen, genauso wie er Dinge hasst und liebt, sollen wir auch Dinge hassen und lieben und deswegen auch einen gewissen Zorn gegenüber Dinge haben und nicht anfangen, religiös zu sein und sobald jemand wütend ist auf etwas, das direkt darauf schieben, dass man nicht mehr in Christus ist, dass man nicht mehr in der Liebe ist. Das ist halt eine religiöse Annahme von Wut und nicht die königliche, die geistliche Sicht von Wut, die vom Herrn auch so kommen kann. On doit prendre le Christ comme exemple. Donc il y a certaines choses qu'on doit aimer, les choses qu'il aime, on doit aussi les aimer. Ceux qui détestent, on doit aussi le détester. C'est un grand problème aujourd'hui parce que beaucoup de gens pensent que quand tu es un fils de Dieu, quand tu es un Christ, tu n'as pas le droit à être en colère ou quoi que ce soit. Or que c'est un commandement. Jésus-Christ, il veut même qu'on soit en colère contre les choses que le diable ramène dans nos vies. Mais la seule chose qu'on ne doit pas faire, c'est de commettre des péchés. Donc on peut être en colère, mais en même temps ne pas commettre de péchés. Et c'est ça qu'on doit faire. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He said, thou hast loved righteousness and hated iniquity. We have to love what you love and hate what he hates. Wir sollten das lieben, was er liebt, und das hassen, was er hasst. Donc encore une fois, on doit aimer ce qu'il aime et détester ce qu'il déteste. It should be also our prayer. Das sollte auch unser Gebet sein. Et ça doit être aussi notre prière. Amen. Amen. He wants you to be angry. Amen. Er will, dass du wütend bist. Il veut que tu sois en colère. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. And he commands you to be angry. Und er befiehlt uns zu wütend zu sein. Et il va même plus loin, il te commande d'être en colère. Amen. Be angry and hate what he hates. Sei wütend und hasse das, was er hasst. Sois en colère et déteste ce qu'il déteste. And that's why when you are correcting people, even in the midst, if it is Satan, you are to be angry. If you are, you know, Jesus did not just say, get behind me, Satan. It was with authority. Mm. Because Satan never heard it. You cast him out. Und wir sollen halt mit Temperament, also mit Autorität aussprechen und den Satan halt verweigern und nicht einfach ihn versuchen, mit leichter Stimme davon zu scheuchen, sondern wirklich in der Autorität sprechen, weil der Teufel hört sonst nicht darauf. Donc on doit être en colère et on doit rejeter le diable avec toute autorité qu'on a reçue de Jésus-Christ. Parce que si on s'impose pas, si on se présente pas comme ça devant le diable va jamais nous obéir. Donc on doit vraiment parler avec l'autorité qu'on a reçue de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 9, he said, thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore God, who is speaking here is God. And is calling Jesus God. He said, therefore God, even your God. Are you getting it? Ja, wir sehen hier, dass Gott zu Gott spricht, dass Jesus Christus, dass Gott zu Jesus Christus, von Jesus Christus spricht. Et ici, on peut voir que Dieu, le Père, parle de Jésus-Christ. Donc, Dieu parle de l'autre Dieu qui est Jésus-Christ. Had anointed thee with the oil of gladness above your fellows. Praise the Lord. Hallelujah. Then verse 13. Vers 13. He said, but to which of the angels said he at any time, sit on my right hand until I make your enemy your footstool? Verse 14. 14. Are there not all ministers of ministering spirits sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? Praise the Lord. Halleluja. Angels are messengers. Engel sind the messengers of the true God. Boten des wahrhaftigen Gottes. Donc les anges sont des créatures qui, ce sont des messagers. C'est les messagers du vrai Dieu. Praise the Lord. Halleluja. And again in Matthew 5 verse 44, it says, "Love your enemy." Und in Matthäus 5, 44 sagt er, liebe deine Feinde. Et encore une fois dans Matthieu 5. Verset 44, il nous a dit d'aimer nos ennemis. 5:44. If we understand here very well, if we allow the Holy Spirit to help us to get it, you will know that here Christ is telling us to live in the Spirit. Wenn wir das hier verstehen würden, wenn wir wissen, dass der Herr ganz klar uns hier sagt, dass wir im Geist leben müssen. Und wenn wir nicht im Geist leben, werden wir das niemals tun können. Wir werden niemals unsere Feinde lieben können. Donc on doit vraiment permettre au Saint-Esprit à nous relever ce verset-là, parce que si on n'est pas dans l'esprit, on ne va jamais comprendre ce verset. Parce que si on ne vit pas dans l'esprit, on ne sera jamais capable à aimer nos ennemis, à prier pour nos ennemis. Here in verse 38, talk about revenge. Vengeance. In revenge. 38 geht es Rache. Dans verset 38, il s'agit de la revanche. You have heard that in vengeance, pardon, it has been said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say unto you that you resist not evil. Are you getting it? You don't, you know, he said, but, you know, yes, in the past, in the old, it was, you fight back. Im alten Bündnis hat man zurückgekämpft, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Dans l'Ancien Testament, il s'agissait de œil pour œil, dent pour dent. Donc, on se vengeait, mais aujourd'hui, c'est la vengeance appartient à Jésus-Christ lui-même. Is somebody getting it? But I say unto you that you resist not evil, but whosoever shall smite thee on the right cheek, turn to him the other also. I don't know if you somebody if you are getting this. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, you can see that the Lord is telling us here that we are to live in the Spirit and walk in the Spirit. Der Herr sagt hier, dass if wir not, im Geist leben sollen und wandeln sollen. Somebody will slap you one, you give him 10. Weil sonst wird dir jemand eine Backpfeife geben und du wirst mit 10 Backpfeifen antworten. Ah oui, donc ici l'Éternel nous dit vraiment qu'on doit vivre dans l'esprit parce que sinon on va toujours vivre comme dans l'Ancien Testament. Donc si quelqu'un te donne une gifle, au lieu de lui tendre l'autre joue, tu vas lui remettre au moins 10. You know, I was once a specialist in that field. Und ich war vorher ein Spezialist in diesem Bereich Rache, Vergeltung. Et il fut un temps où j'étais une spécialiste, un expert dans ce domaine. Praise the Lord. Here Christ is telling us to live in the Spirit. Aber hier sagt uns der Herr, dass wir im Geist leben sollen. Mais ici le notre Seigneur nous dit qu'on doit vivre dans l'esprit. Amen. Do not slap when you jump. You are returning it. The return is even more interesting than the first one. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Christ wants us to see things in the Spirit. Der Herr will, dass wir Dinge im Geist sehen. Mais l'Éternel veut qu'on voit les choses dans l'esprit. And not in the flesh. Und nicht im Fleisch. Et pas dans la chair. If not, you can never love your enemy. Sonst wirst du deine Feinde niemals lieben können. Sinon, tu seras jamais capable d'aimer tes ennemis. Amen. Amen. See how they upon all they hate him, he still died for them. Und wenn wir uns anschauen, wie sehr sie Jesus gehasst haben, hat er sie dennoch geliebt. Ja. On peut voir à quel point les gens ont détesté, ont haï Jésus-Christ, mais Jésus-Christ les a toujours aimés, les a toujours. Praise the Lord. Hallelujah. You know, love your enemy. Your enemies. Enemies, plural. Amen. Find here it. Is also telling us also. It also means please allow it to sink in. To see Christ. To remember what, in spite of how they hate him, he was hated. Amen. Jesus wurde gehasst. Und dennoch ist er für die Menschheit gestorben. Mm. On peut voir, le monde a détesté Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est quand même aussi pour eux a tout accompli sur la croix. Et pas seulement pour les gens qui l'aimaient, mais aussi pour les gens qui le détestaient. They see him as their enemy. Sie haben ihn als ihren Feind gesehen. Mm. Pour eux, Jésus-Christ était leur ennemi. Amen. Just like they see you as their enemy. Genauso wie sie dich als ihren Feind sehen. Tout comme toi aujourd'hui, tu es leur ennemi. But Jesus never mind. He still died for them. Aber Jesus war das egal. Er ist dennoch für sie gestorben. Mais Jésus-Christ s'est quand même sacrifié pour eux. Amen. Amen. Mm. Because he loved them. Weil er sie liebt. Parce qu'il les aime. Because his nature is love. Weil seine Natur Liebe ist. Parce que sa nature est l'amour. Amen. Amen. We fight, but we don't fight with carnal weapons. Wir kämpfen, aber nicht mit fleischlichen Waffen. On combat, mais pas avec des armes charnelles. Amen. Amen. And before then, let me say, you know, go to Isaiah 54. Let us go to Isaiah 54, verse 17. Praise the Lord. Isaiah 54, verse 17. Amen. He said, no weapon that is formed against thee shall prosper. Amen. And every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. Amen. Praise the Lord. Amen. That's unser Erbe. Yeah. Amen. Amen. He said, you are to condemn any tongue that want to plant seed into your heart. Wir sollen jede Zunge verweigern, die Tod über uns sprechen möchte, die Tod in unser Herz sehen möchte. Wir sollen das niemals akzeptieren. Mm. Donc on doit Amen. Toujours rejeter chaque voix qui veut qui veut nous ramener la mort ou qui nous prêche des choses malsaintes, on va les rejeter. Then he now said, this is the heritage of the servant of the Lord, and their righteousness is of me, said the Lord. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And that's why you don't accept any tongues of evil. Deswegen evil tongues. Akzeptieren wir keine Zungen des Satans. C'est pour ça qu'on rejette chaque mot du diable. Amen. And that's why when somebody call you a fool, you have to say, Satan, get behind me. Also wenn dich jemand dumm nennt, musst du ganz klar sagen, Satan, weiche von mir. Amen. Satan, weiche von mir. Ich bin nicht dumm, ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre zu Christus. Mm. Amen. Donc c'est pour ça, si quelqu'un vous traite de stupide ou d'idiot, vous devez le rejeter et lui dire que je suis un enfant de Dieu et donc je suis pas un idiot. If you keep on hearing it and ignoring it, it's a matter of time you will see yourself as a fool. Weil wenn du es immer wieder hörst und es akzeptierst oder es einfach nur ignorierst, wirst du es irgendwann akzeptieren und glauben. Parce que si tu le rejettes pas et tu l'ignores, tôt ou tard tu vas commencer à le croire, à l'accepter. Are you getting it? Mm. Faith comes by hearing. Unbelief comes by hearing. Religion comes by hearing. Mm. Religion kommt durch Hören, aber auch Glauben kommt durch Hören. Mm. Parce que là, donc parce que la foi vient à travers avec les choses, à travers les choses qu'on entend, mais aussi tout comme la religion. You know, we fight. The Bible said, you know, the Bible is a command from that is the Lord gave us commandment. He said we are to fight. We fight. Der Herr hat uns ein Gebot gegeben, dass wir kämpfen sollen. Un autre commandement de Dieu qui nous a donné, c'est de se battre. Praise the Lord. Amen. 1 Timotheus. 1 Timothée 6, ça veut dire 6, verset 12. 1 Timothée 6, verset 12. Fight the good fight of faith. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Er hat nicht gesagt, dass du nicht kämpfen sollst. Amen. Il nous a dit de combattre le bon combat de la foi. Amen. 6, verset 12. Next 12. Fight, but don't fight with carnal weapons. Kämpfe, aber kämpfe nicht mit fleischlichen Waffen. Combat, mais pas avec des armes charnelles. We don't fight with carnal weapons, but we fight. Nicht mit fleischlichen Waffen, aber wir kämpfen. On combat pas avec des armes charnelles, mais on combat. Amen. Amen. Mm. Look at 2 Corinthians. 2. Korinther. Praise the Lord. 2 Corinthians 10. 2. Korinther 10. We read from 1 to 4. 1 bis 4. De 1 à 4. He said, now I, Paul, myself, besides you by the meekness and gentleness of Christ. Gentleness of Christ and not evil gentleness. Freundlichkeit des Christus und nicht Freundlichkeit des Satans. It's not I'm gentle without Christ. Nicht freundlich zu sein ohne Christus. Mm. Donc il s'agit de la douceur et la bonté du Christ. Il ne s'agit pas d'être doux ou avoir la bonne foi mais sans Jésus-Christ. Tout ça, ça doit être toujours lié au Christ. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Amen. There are people that are naturally gentle. Es gibt Menschen, you know, have you seen them? Die von my mother is number one of them. Mm. Naturally gentle. But it is not from Christ. Es gibt Menschen, die von Natur aus sehr freundlich sind und sehr zurückhaltend sind und sehr freundlich und zurückhaltend. Oder sanftmütig sind, ja. Il y a des gens qui sont de nature, qui sont doux, qui sont patients. Comme expert. Hein? Gentil, ouais. mais ça vient pas du Christ. Ma mère, par exemple, était un bon exemple pour ces personnes-là. Wie meine Mutter beispielsweise. The law wants us to be gentle, but that of Christ. Aber gentleness of Christ. Der Herr sagt, dass wir halt sanftmütig sein sollen, aber die Sanftmut des Herrn. Mm. Notre Seigneur nous dit aussi que d'être doux, mais on doit avoir la douceur du Christ. Amen. Pas de ce monde. Praise the Lord. Alléluia. Then the verse 2 says, But I beseech you that I may not be bold when I am present without confidence. Wherewith I think to be bold against some, which think of us as if we walked according to the flesh. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, if you correct somebody on Christmas Day, amen. You know, people will not want you to speak to Satan even on Christmas Day. Leute wollen nicht, dass du den Satan verweigerst an Feiertagen, an Weihnachten beispielsweise. Les gens veulent même pas que tu puisses rejeter le diable le jour de Noël, par exemple. Amen. Because for them it's about celebrating day. Weil es darum geht, weil es bei diesen Menschen darum geht, Tage zu feiern und zu ehren und nicht Christus zu feiern und zu ehren, die Wahrheit zu feiern und zu ehren. Parce que pour ces personnes-là, il ne s'agit pas de glorifier l'Éternel, mais plutôt de glorifier le jour. Days never matters to us. Aber Tage sind uns egal. Was bei uns zählt, ist Christus. Amen. Non, mais les jours n'ont pas d'importance pour nous. Ce qui est important, c'est Jésus-Christ. And that's why on Christmas Day we can tell Satan, get out. Deswegen können wir auch an Weihnachten den Satan verweigern, öffentlich. C'est la raison pour laquelle aussi on peut rejeter le diable le jour de Noël. Praise the Lord. Hallelujah. Because we know it's not between man and man, it's between Christ and Satan. Weil es geht nicht zwischen, es geht nicht um Mensch und Mensch, sondern es geht um Christus und den Satan. Es geht um diese zwei Mächte, geistlichen Mächte. Parce qu'on sait qu'il s'agit pas des combats entre êtres humains, mais plutôt entre le Christ et le diable. Amen. Amen. You know, if you those people that see this, Once you speak to Satan on Christmas Day, they will see you in flesh. Und diese Menschen, die auf Tage schauen, denen ist wichtig, dass man an diesen Tagen halt eben nicht aufbrausend ist oder den Satan verweigert, weil sie dann denken, dass du dann im Fleisch bist. Et pour ces personnes-là, quand tu corriges quelqu'un ou tu rejettes le diable, en ce jour-là, ils vont croire que c'est toi qui es la personne charnelle, parce que pour eux, il s'agit de passer une bonne journée, passer une journée en entente, mais en entente de ce monde, alors qu'il s'agit pour nous toujours du Christ lui-même. And that's why I don't care about any days. Es sind mir Tage egal. Et c'est la raison pour laquelle ich verweigere den Satan, egal an welchem Wochentag. Je donne pas d'importance au jour de la semaine. Peu importe quel jour de la semaine on a, moi je rejette le Christ à chaque moment. Amen. Le diable. Even on your birthday, when you are celebrating birthday, we are celebrating Christ. Mm-hmm. And you know somebody will say, don't talk to her because she is celebrating. No. I see things in the spirit and not in the flesh. Yeah. Are you getting it? Und selbst wenn it's a celebrant, you don't speak like that. You know, celebrating. You know, we don't allow Satan to use our body as a vessel. Mm-hmm. We are to be deaf. Und selbst ob sein Geburtstag ist und das Geburtstagskind verhält sich im Fleisch, hast du dennoch die Aufgabe, diese Person zu korrigieren und den Satan zu rejecten und ganz klar zu dieser Person zu sprechen. Du nimmst nicht Rücksicht, weil diese Person heute Geburtstag hat, deswegen kann sie heute im Fleisch sein und sich benehmen, wie sie will. Morgen kann ich sie wieder korrigieren, weil es dann morgen nicht um sie geht. Aber das zeigt ja, dass es an diesem Tag anscheinend um sie geht und nicht um Jesus. Und wenn es halt an jedem Tag um Jesus geht, dann hast du an jedem Tag die Wahrheit zu sprechen und den Satan zu verweigern. Ouais. Donc, même si c'est ton anniversaire et tu te comportes pas comme un Christ, selon un Christ. Là, moi aussi, je vais te corriger et je vais rejeter le diable. Il y a d'autres personnes qui vont dire, oh non, c'est son anniversaire, donc laissez-la savourer son anniversaire. Ouais, or que non, on doit... pour nous, il s'agit toujours de Jésus-Christ. Donc, s'il y a quelque chose qui est contre Jésus-Christ, on doit le rejeter et toujours prêcher la vérité, peu importe le jour ou la raison pour laquelle on est rassemblé. Enfin, la raison pour laquelle on se rassemble, ça doit toujours être Jésus-Christ de toute façon. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said, as if we walked according to the flesh. So als ob wir nach dem Fleisch wandeln. Und wir wandeln nicht nach dem Fleisch. Amen. Donc on n'a jamais marché selon la chair. And that's why I can be preaching here and I'm be correcting you too. Deswegen kann ich hier predigen und ich kann dich aber auch belehren. C'est la raison pour laquelle je peux prêcher ici mais aussi en même temps vous corriger. Praise the Lord. Hallelujah. Verset 3, for though we walk in the flesh, we do no war after the flesh. Are you getting it? Mm-hmm. Though we have this body, but we do not see this body. Auch wenn wir diesen Körper haben, sehen wir nicht diesen Körper. Donc, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Donc, même si on a ce corps, on combat pas avec ce corps. Amen. Though we have this body as our exosuit. Auch wenn wir diesen Körper haben als unseren irdischen Anzug, fight against body. Kämpfen wir nicht gegen Körper. Même si on a ce corps terrestre, on combat pas avec le corps, on combat pas d'autres corps non plus. Though today is Sunday, today is Christmas Day, today is New Year Day, I don't walk in the, you know, are you getting it? I don't that day is, you know, what religion we say honor that day. I don't honor any day, I honor Christ. Amen. Und obwohl dieser Tag dein Geburtstag ist oder Weihnachten ist oder ein Sonntag ist, ist mir dieser Tag egal, weil es geht um Jesus Christus und ich ehre Christus und nicht Tage. Donc que ce soit le jour de ton anniversaire, le jour de Noël, Pâques ou de Nouvel An, il ne s'agit pas du jour, mais il s'agit de la personne qu'on glorifie chaque jour, c'est Jésus-Christ. Donc, si vous ne comportez pas selon Jésus-Christ, un enfant de Dieu doit vous corriger, doit vous donner la vérité. Praise the Lord. Hallelujah. We do not war after the flesh. Wir kämpfen nicht nach dem Fleisch. Donc, encore une fois, on ne combat pas selon la chair. Amen. Amen. Stop seeing the flesh. Hör auf das Fleisch Stop zu sehen. Stop Hör auf Tage zu sehen. Celebrate. You know what? You know what people will see. Hör auf das zu sehen, was Menschen sehen. Heute ist dein Every Tag. Day is my day in Jesus. Aber jeden Tag, jeder Tag ist mein Tag. Amen. Donc arrêtez de voir les choses comme le monde le voit. Oh, aujourd'hui c'est l'anniversaire. Aujourd'hui c'est ton jour. Non. Chaque jour est ton jour si tu es un enfant de Dieu. 4. Verset 4. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Our weapons. Unsere Waffen. Nos armes. Are not carnal. Sind nicht fleischlich. Wir nutzen keine fleischlichen Waffen. Wir nutzen die übernatürlichen Waffen, die erhabenen Waffen. Donc, on combat pas avec des armes charnelles, mais nos armes sont spirituelles et sont surnaturelles et sont vraiment puissantes. Praise the Lord. No, verse 5, I do not want to go there, but I will go there. Yes, you know, ça. Here is very important, verse 5. 5 ist sehr wichtig hier. Look at vraiment it. Important. You know, if people fight you, they tell you things that you hate, and when you come home, or it's rotating your heart. It's rotating, it's giving you pain. They call you fool, they call you whatever they call you. And you can see how they react to you, how they laugh at you. And now it's affecting you. He said, casting down imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of God. And bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Praise the Lord. Genau, wenn die Menschen mit dir dich beleidigen, dich verspotten, sich über dich lächerlich machen und du das mit nach Hause nimmst und dich das beschäftigt, dich das runterzieht, dich traurig macht, musst du diese ganzen Gedanken und diese ganzen Vorstellungen, die sich dadurch, die dadurch diese Gefühle entstehen, auch gefangen nehmen mit der Wahrheit, auch verweigern mit der Wahrheit. Nicht nur in dem Moment, wo es passiert oder wo du es hörst, sondern auch nachträglich, weil es kann auch Nachwirkungen, Nachbeben haben, diese Gedanken, diese Sachen, die Leute zu dir sagen. Donc, on ne doit pas seulement rejeter les choses quand on les voit, quand on les entend. Si par exemple, quelqu'un t'insulte ou quoi que ce soit, tu ne dois pas seulement les rejeter dans ce moment-là, mais aussi quand tu es chez toi à la maison, quand tu es peut-être seul, ou tu penses à ces choses-là, ou ces choses te ça tu vois que tu y songes encore une fois, donc tu dois tout rejeter et tout renier avec la vérité que tu as qui est dans la parole de Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ lui-même. Praise the Lord. He said, cast it down your mind. You know when somebody might be talking to you here before, when you now leave, you are not thinking of it. You're coming back, amen. You better surrender those things to Christ. Yeah. If not, those things is enough for Satan to use to take you. Ja, und wenn sowas passiert, ne, und du diese Gedanken, diese Gefühle mit nach Hause nimmst, diesen Zorn, diesen Wut, diese Enttäuschung, musst du das direkt verweigern. Dann musst du es nachträglich auch verweigern, weil sonst wird der Satan das nutzen. Weil, wie gesagt, diese Worte, die wir sprechen, das sind Samen. Und wir müssen diese Samen entwurzeln, weil sonst werden sie wachsen. Donc, toutes ces choses-là, c'est très important de les rejeter par après aussi. Parce que si tu ne les soumets pas à ces pensées qui viennent vers toi, si tu ne les soumets pas sous Jésus-Christ, ces choses-là, le diable va les utiliser pour encore plus t'écarter de Jésus-Christ lui-même. Praise the Lord. Alléluia. You know how? You know, remind yourself of who you are, whose sons you are. Und wie machen wir das? Wie nehmen wir diese Gedanken gefangen, indem wir uns daran erinnern, wer wir in Christus sind? Amen. On doit se rappeler qui on est en Jésus-Christ, et c'est comme ça qu'on sera capable de rejeter ces pensées et se rappeler de notre identité. Are you getting it? Remember who your father is. Und so erinnern wir unseren Vater, wie er uns liebt. You know, a big God, you know, say I love you, and this you know, this penner saying I don't love you. Who are you? Are you getting it? You know, you will see them as anything. You know, that will, your joy will be overflow. Your imagination, what you think, you know, how you receive things. They can say the same thing they say to you, to me. And I will just rejoice and be dancing samba. Because I don't value what they say. I value what my father is saying to me. Genau. Und deswegen, du musst dich daran erinnern, wer dich liebt. Und wenn Jesus Christus sagt, ich liebe dich, wer ist dann dieser Mensch, dieses Nichts, was behauptet, dass du nicht liebenswert bist, dass du einsam bist, dass du alleine bist, wenn der Herr sagt, dass er dich liebt. Ne? Du musst dann echt, du musst sozusagen diese Aussagen dann auf eine Waage legen und sagen, welche Meinung, welche Ansicht wiegt mehr in meinem Leben? Das, was die Menschen über mich sagen und das, was Jesus Christus über mich sagt. Mhm. Und, Donc, on doit connaître, on doit savoir à quel point notre Père nous aime, l'amour qu'il a envers nous, et que ce fait-là est plus grand que chaque chose que l'être humain peut te dire. Parce que moi, par exemple, on peut se faire insulter par la même personne, pour moi, ça sera sans effet, parce que je ne vais pas me concentrer sur les paroles de cette personne, mais plutôt sur la vérité qui est en mon père, de des choses que mon père dit sur moi. Et si tu te concentres sur ça, tu vas jamais valoriser la parole de la personne qui est devant toi, que ça soit ton chef ou peut-être un esclave dans la rue. Genau, und diese Leute können das Gleiche, was sie zu dir sagen, was dich am Boden zerstört und was du mit nach Hause nimmst, können sie mir sagen und mich interessiert es nicht. Ich drehe mich um und tanze dennoch und preise den Herrn, weil ich das, was diese Menschen sagen, nicht wertschätze. Aber du gibst diesen Menschen zu viel Macht, zu viel Gewicht auf ihre Worte und deswegen nimmt es dich mit. Praise the Lord. Halleluja. Habe ich schon vorgesagt. Schon. Okay. Yes. Praise the Lord. Hallo, ich hab's vergessen. Amen. Even in the natural world, if a president, a queen or a king in this world say, I love you, and somebody on the street say, I don't love you. You say, who are you? You are nobody. Somebody that even have name. Amen. That people will say have name, said he love me. Then who are you? Yeah. How much more are you getting it? If you can remember how your father loved you, wenn wir uns daran erinnern können, wie sehr uns unser Vater liebt, dann wäre es uns egal, wenn Leute uns verweigern, nicht akzeptieren, weil wir schon akzeptiert sind und wir eigentlich sogar Mitleid mit dieser Person haben, die diese Worte spricht, ne, weil diese Person wahrscheinlich, weil diese Person mit dem Feuer spielt, diese Person selber nicht den Herrn hat, sonst würde sie das nicht sagen, was sie sagt. Donc, nous, on doit seulement se concentrer sur la parole de Dieu et ce que l'Éternel dit de nous. Et si tu es conscient des pensées du Christ envers toi, tu ne vas jamais valoriser la parole de quelqu'un de ce monde. Parce que, si je vous donne un exemple charnel, si un président te dit qu'il t'aime et quelques instants plus tard, quelqu'un dans la rue te dit que tu détestes, tu vas plutôt valoriser la parole du président et pas la parole de la personne que tu as croisée dans la rue. Et c'est la même chose avec le royaume des cieux. Donc on doit glorifier, on ne doit pas seulement glorifier, mais se concentrer sur la parole de notre Père, des pensées qu'il a envers nous et pas sur les pensées de ce monde envers nous. Praise the Lord. Hallelujah. Please, this message is for everybody. Diese Botschaft because ist für jeden. We walk with people. You understand me? They are not saved. They are going to act. Their attitude of their father is still in their life. Yeah. Even then they go to church, but they are full of religion. Yeah. And they are going to offend you one way or the other. They are going to want to see that they are going to be a vessel for Satan to be using to want to steal your joy, your peace. Mm-hmm. Are you getting it? Yeah. It is not changing from one job to another. No. Because you know it's Satan. Satan, you can't even leave them and go to that job. Mm-hmm. Amen. And you are going to meet them in that very place again. Mm-hmm. Are you getting it? It's about standing firm unto the Lord and saying what Christ did for you, how he loves you. Amen. Genau. Und diese Botschaft geht für uns alle, ne? Weil wir alle, wie gesagt, weil wir ja für Christus sind, auf irgendeine Weise verfolgt werden. Wenn wir Verfolgung nicht erleben, dann stimmt etwas mit unserem Wandel nicht. Mhm. Weil der Herr sagt, dass die Welt kann uns nicht lieben, weil wir zu ihm gehören. Und wenn sie uns liebt, dann stimmt was nicht bei uns. Ne? Und deswegen werden wir diese Art von Verfolgung irgendwie irgendwo erhalten, auf irgendeine Weise. Und wir sollen einfach erkennen, dass wir in Christus diese Situation durchhalten sollen und durch also in Christus diese Situation durchleben sollen und nicht vor diesen Situationen weglaufen sollen. Ne? Einfach, weil wie die Welt das macht, das okay, ich werde hier gemobbt, deswegen kündige ich. Aber der Satan, der in dieser Firma arbeitet, kann auch wieder in der nächsten Firma auf dich warten. Ne? Und deswegen fliehen wir nicht vor diesen Situationen, sondern wir verweigern sie in Jesus' Namen. Mm. Ouais, donc, c'est très important de rejeter ces paroles-là et de ne pas les ignorer, seulement de fuir la situation. Parce que si t'as un problème, par exemple, au travail, et que tu dis, ok, peut-être ici, ça va plus fonctionner, ça marche plus pour moi, je dois trouver un autre travail, le diable est capable de changer le travail avec toi. Donc t'auras les mêmes... persécution, comment on dit ? Persécution. T'auras la même persécution n'importe où tu es, parce que t'as toujours à voir avec la chair, t'as toujours à voir avec les gens qui se laissent utiliser par le diable. Donc pour nous, ce qui est important, c'est de rejeter ces paroles-là et de se concentrer sur la parole de Dieu et de vivre en esprit et pas dans la chair. Let's go to 2 Timothy 3, verse 12. 2 Timotheus 3, Vers 12. 2 Timotheus 3, Verset 12. Amen. Amen. You know, they might not be fighting you today, but if you keep on choosing Christ, they fight. Vielleicht bekämpfen sie dich nicht heute, aber wenn du immer wieder Jesus Christus öffentlich wählst, dann werden sie dich irgendwann bekämpfen. Peut-être ils ne te combattent pas aujourd'hui, mais tôt ou tard, ils vont te combattre si tu continues à choisir Jésus Christ et tu le fais... publiquement. Look at verse 12. He said, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Mm. Yeah. If you leave, if you choose Christ, if you keep on preaching Christ, they are going to be jealous of you. Wenn du Christus wählst, wenn du Christus wählst, Christus deswegen auch sprichst, dann werden sie sich anfangen zu bekämpfen, dich anfangen zu bekämpfen. Sie werden eifersüchtig sein. Donc, si tu choisis Jésus-Christ, tôt ou tard les gens vont commencer à t'envier, à te combattre. Praise the Lord. Hallelujah. You know what they believe they have is fake. Denn was sie meinen zu haben, ist verfälscht. Parce que ceux qui pensent posséder ce qu'ils pensent avoir est malheureusement faux et pas l'original. And they can see what you have that is original. Aber sie sehen, dass das was du hast wahrhaftig ist. Mais peuvent voir que ce que toi tu possèdes est vrai. They can see that you know not nothing here even affect you. You know, when for them, their life is affected. Everything is affected, and nothing is affecting you. Mm. They want to have what you have, but not through Christ. Mm. They will be jealous of you. Und sie sehen aber, dass in ihrem Leben alles schmeißt sie und alles schmeißt alles nimmt sie sozusagen mit und sie sind Opfer von jeglicher Situation, von jeden Umständen. Aber du bist fest in Christus verankert und sie beneiden das und deswegen hassen sie dich. Und wollen das Gleiche haben, aber versuchen es dann auf eine, versuchen es ohne Jesus Christus, das Gleiche zu haben, was du hast, aber sie können es nicht haben. Ils vont t'envier parce qu'ils vont voir que peu importe quelle circonstance, peu importe la situation que tu es, va jamais influencer ta personne, va jamais influencer ta joie ou ta paix. Mais ils veulent avoir la même chose, mais tout ça, ils veulent l'obtenir sans Jésus Christ, et c'est ça le problème qu'ils ont. Look at verse 12 again. Say, yea, and all, not some. Alle, nicht nur einige. That we live godly, not just living godly. The Muslims, they live godly. Und nicht einfach nur the religious göttlich. People, they live godly. But in Christ Jesus, once he comes to Christ, they will persecute. Und hier steht gottesfürchtig, nicht einfach nur gottesfürchtig, sondern gottesfürchtig in Jesus Christus. Nicht, weil die Muslimen können auch gottesfürchtig leben, aber es ist gottesfürchtig für den Satan. Ouais. Donc tous ceux qui veulent vivre puissamment en Jésus-Christ seront persécutés. Il ne s'agit pas des gens qui veulent vivre, qui vivent dans l'esprit, mais pas l'esprit de Jésus-Christ. Il s'agit seulement des gens qui vivent dans l'esprit de Jésus-Christ. Ceux-là seront persécutés. Parce que tu peux avoir des païens qui pensent qu'ils font la volonté de Dieu, or que ce n'est pas le cas. Praise the Lord. Hallelujah. We fight. With superior weapons. Wir kämpfen mit stärkeren Waffen. Donc, et on combat avec des armes supérieures. The weapons that the world cannot understand. Eine Waffe, die Welt nicht verstehen kann. Des armes que le monde ne peut pas comprendre. You know, when you are quiet, when they are pouring salt on you, it's as if you are afraid of them. Wenn sie dich verfluchen, nur deswegen ruhig bist. Sieht es so aus, als ob du Angst hast vor ihnen und deswegen nicht sprichst? Si par exemple les gens sont en train de t'insulter et toi tu restes calme, ils vont croire que tu as peut-être peur, tu as, or que c'est pas le cas. Are you getting it? You know they don't know, they don't, you know, they don't know that you are not even afraid of your father that is the devil. How much more then? Sie wissen noch nicht mal, dass du noch nicht mal Angst hast vor ihrem Vater, geschweige denn vor ihnen. Ils savent pas que tu ne crains même pas leur père qui est le diable, donc pourquoi tu aurais peur de ses enfants? Amen. Amen. We fire with superior weapons. The weapons of the only true God. Wir kämpfen mit stärkeren Waffen, die Waffen des einzig wahrhaftigen Gottes, die Waffen von Christus. Donc on combat seulement avec les armes de Jésus-Christ et ses armes sont supérieures. The weapon of love. Die Waffe der Liebe, Gottes Liebe. Christ's love. Donc on combat avec l'amour de Dieu, l'amour du Christ. Amen. The weapon of hate, God kind of hate, what Christ called hate. What he want us to hate. Die Waffen von Hass, der Hass von Christus, das worauf unser Hass gerichtet sein soll. Donc on peut on même si on utilise la haine de Dieu, tout ça est légitime quand on le fait avec Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. We fight to believe that vengeance belongs to Christ. Wir kämpfen, um zu glauben, dass die Rache dem Herrn gehört, Christus gehört. Donc on va pouvoir croire que la vengeance appartient à l'Éternel. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We are not people that are naturally gentle. Wir sind nicht Menschen, die von Natur aus einfach sanftmütig sind. Nous sommes pas des créatures qui sont de nature, ils sont doux de nature. They don't fight anything at all. Wir tun keiner Fliege was an. Wir sind richtig zahm oder freundlich. Nein, das sind wir nicht. Amen. Nous sommes pas des gens. Ça c'est pas drôle. Des gens patients ou alors nous ne sommes pas tout ça sans Jésus-Christ. Amen. Our gentleness, know what our gentleness is. It's one of the fruit of the Spirit. Ja, unsere Sanftmut ist eine Frucht des Geistes und du musst wissen, was es bedeutet. Donc, notre douceur, notre gentillesse est un fruit de l'esprit. Et tu vas comprendre ce que tu vas connaître les fruits de l'esprit. Galatiens 5:22. Amen. It's about the fruit of the spirit is love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith. Can you see? It's one of the fruit of the spirit. Eine Frucht des Geistes. Amen. Donc notre douceur est un des fruits de l'esprit. Galates 5:22, on peut voir tous les fruits de l'esprit. Praise the Lord. Again, why are they fighting us? Wieso bekämpfen sie uns? Encore, pourquoi ils nous combattent? Don't ever see things in the flesh, but in the spirit. Mm. Du darfst die Dinge niemals fleischlich sehen, sondern musst sie immer geistlich betrachten. Tu vas voir les choses toujours dans l'esprit et jamais dans la chair. It is not because of your color. Es ist nicht wegen deiner Hautfarbe. Don't see it that way. Forbid to see things in the flesh. Du musst dir selbst verbieten, es so zu sehen. Tu vas peut-être croire qu'il combat pour ta couleur de peau, mais or que ce n'est pas le cas. Tu dois même t'interdire de voir les choses dans la chair. Are you getting it? Amen. Or your gender, a male or female, because I'm a woman. Before, that is why you do not want to talk to me. I was talking to you are getting it. Mm-hmm. It is not, you know, don't see things in the flesh. You've got children with you. Please learn. It's, you know, if you see things in the flesh, you will fight. Mm-hmm. You will fight the flesh. You will fight the people. But if you see the spirit, you pray for them. Na, wir sollen Dinge nicht sehen wie, ja, der ist nur so zu mir, weil ich schwarz bin, oder der andere ist nur so zu mir, weil ich eine Frau bin. Sondern wir sollen Dinge im Geist sehen, weil wenn wir Dinge sonst fleischlich sehen, wenn wir anfangen, fleischlich zu kämpfen. Ouais, donc on a, encore une fois, on peut avoir les choses charnellement, donc on peut pas croire que les gens nous combattent à cause de notre couleur de peau, ou à cause de notre sexe, ou quoi que ce soit. Non, c'est plutôt... On doit voir les trucs dans l'esprit. Parce que si on ne les voit pas dans l'esprit, on va commencer à les combattre avec des armes charnelles. Praise the Lord. Hallelujah. Learn to see things in the spirit and never in the flesh. Du musst dich darauf trimmen, Dinge wirklich geistlich zu sehen und nicht im Fleisch. Donc tu dois apprendre vraiment à voir les choses dans l'esprit, pas dans la chair. If even you are always making mistake upon mistake, God's children never make mistake. Amen. Und selbst wenn du Fehler über Fehler tust. Stop seeing yourself always making mistake. It's evil. And that's what the secret I want to plant into you. Und du musst aufhören, dich immer wieder als die Person zu sehen, die immer wieder Fehler und Fehler macht, weil es ist teuflisch. Der Teufel will, dass du so denkst, aber du machst keine Fehler. Du machst alles richtig in Christus. Weil sonst werden wir in Angst leben. Tu dois être conscient que si tu es un enfant de Dieu, tu commets pas de faute. Donc ne laisse pas le monde te faire croire que tu es fautif ou quoi que ce soit. Parce que si tu es vraiment dans l'esprit, tu es jamais dans le tort. Amen. Mm-hmm. What they call mystic. No, no, all this natural mystic. Mm-hmm. I forgot my key there. Oh, let me go and take it. You know, she's back again. Yes, a son of God is back again into your life. Mm. So bring you out of darkness into the light. Mm. You just reply them. Yeah, the son of God is. If you don't roll the eye like this, you say, yes, the son of God is back again. For Christ's sake. Are you getting it? Und du darfst dich halt nicht auf den Maßstab dieser Menschen reduzieren lassen, den Maßstab, der daran hängt, dass du eben nicht vergesslich bist oder nicht Fehler machst oder nicht das, also weltliche Fehler machst und das und das. Und wenn diese Sachen passieren, dann antwortest du einfach auf Christus und sagst, ja, ne, okay, ich habe schon wieder meine Schlüssel vergessen, aber praise the Lord, ne, der Sohn Gottes ist hier, Jesus Christus ist hier. Also wenn sie don't see it as evil or bad. Ja, sehe das nicht als schlimm oder als schlecht oder wie. Lord wants you to forget, that's why I forget. Genau, und lass auch nicht zu, dass sie das deuten, weil es kann auch sein, dass, weil der Herr, wenn der Herr will, dass du deine Schlüssel vergisst, dann werde ich meine Schlüssel vergessen. Ne, weil alles in meinem Leben dient zu seinem it's Guten. Christ. Ja. Donc, ne te laisse pas influencer par le monde. Si par exemple tu oublies ta clé et tu dois repartir ou tu l'as laissée ou quoi que ce soit, le monde pour le monde, ça sera que peut-être il va croire que tu étais en l'air, mais pour toi, tout ce qui arrive dans ta vie et pour c'est la volonté de Jésus-Christ. Donc tu peux glorifier Jésus-Christ. Donc si tu dois revenir dans un endroit où tu viens de quitter parce que tu as oublié quelque chose et les gens disent oh cette personne encore de retour, ouais, tu peux dire ouais je suis de retour encore une fois pour te montrer la lumière et pour te ramener vers la lumière. Donc tout ce que tu fais est pour glorifier Dieu d'une manière ou de l'autre. Praise the Lord. Hallelujah. Your children, they are not losers. Les Kinder Gottes sind keine Verlierer. Amen. Les enfants de Dieu sont jamais des perdants. And we are never fools. Wir sind auch niemals dumm. Ils sont jamais des idiots. If you are looking for somebody that is clever, it's Christ Jesus. Wenn du noch jemanden suchst, der schlau ist, dann ist es Jesus Christus. That can see in the spirit and that can see everything. Yes. Der geistlich und physisch that's alles beurteilen kann. Mm. Und der bist du. Parce que si quelqu'un est intelligent, c'est Jésus-Christ lui-même. Une personne qui peut tout voir dans l'esprit et tout voir dans la chair. Et cette personne est en toi. Donc comment tu peux être... Amen. Mm. I start seeing people that can only see here, but in the spirit they are nothing. Mm. Are you getting it? Und hör auf Leute als Weise zu... They are clever. Hör auf Leute... They are clever. What is that? I hate to hear that. Hör auf Leute als Weise zu erachten, die hier irdisch weise sind. Aber nicht vor Gott weise sind. Arrête de voir les gens comme sages, les gens qui sont peut-être intelligents dans ce monde, mais qui ont aucune compréhension du monde spirituel. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Don't allow Satan to through any natural mystic to bring you down. Lass nicht zu, dass der Satan dich durch diese Dinge runterzieht. Du bist der Kopf aller Mächte und Gewalten. Amen. Donc encore une fois, ne laisse pas ces choses ou ce monde t'affecter, parce que tu dois savoir que tu es la tête et pas la queue. Donc tu es la tête de toute principauté et de toute autorité dans ce monde. Amen. Amen. Amen. If they are fighting, you see that it is Christ they are fighting. Mm. Und wenn sie dich angreifen, erkenne, dass diese Zielscheibe Jesus ist und nicht du. Mm. Mm. Donc tu dois être conscient que si tu combats, il combat Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. You know, they can even call you fool because you are not so clever. You are not clever naturally like them. Und sie können dich auch dumm nennen, weil du nicht mit ihnen mithalten kannst, auf was intellektuell gesehen. Oder weil du vergesslich bist. Mm. Ils vont peut-être te traiter d'idiot si tu as pas le même intellect, si tu es pas aussi intelligent que ou t'étais en l'air, t'oublies à chaque fois quelque chose, des trucs ou quoi que ce soit. And you can't even be full of what my mistake. I'm even come late all the time, like Samuel. Und du kannst like auch jemand sein, der schon vergesslich ist und zu spät kommt, genauso wie Samuel. Et tu peux être aussi rempli de fautes, comme le monde le voit, ou toujours être en retard, comme Samuel, par exemple. Amen. Amen. You are not forced to know it is. Du bist nicht. Amen. Like Peter, you know Peter. Peter wants Peter to open his mouth is a problem. Du brauchst ein bisschen länger, um Sachen zu verstehen, genauso wie Petrus, der auch oft sich im Ton vergreift. Alors, tu as des problèmes à t'exprimer comme Pierre, par exemple. Amen. You know, Paul said, I have to, you know, I have all my degree, I have to call it nonsense. Paul hat gesagt, ich musste. That's why the Lord said it is jealousy. Amen. They want to have what you have, but they cannot have it. Oder wie Paulus, der all seine Ausbildung, all seine Lehre als nichts genannt hat. Und das, wie nennt der Herr, ist auch Eifersucht, dass diese Menschen haben wollen, was du hast, aber sie können es nicht haben. Also they fight to bring you down. Deswegen kämpfen sie darum, dich runterzuziehen. Ouais, les gens vont essayer de te combattre parce que ils vont t'envier. Ils sont jaloux. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Are we to continue? Yes. You know, they believe they are perfect, that they are so clever when the Bible called them fools. Sie glauben, dass sie so weise sind und so schlau sind, obwohl die Bibel sie dumm nennt. 14. Ils vont croire qu'ils sont sages, qu'ils sont très intelligents, alors que la Bible les appelle des insensés. Amen. You know what the Bible calls them fools, and when they speak, it's affecting you. Why should it affect you? Die Bibel nennt diese Menschen dumm, aber wenn diese Leute zu dir sprechen und dich nicht annehmen, dich nicht akzeptieren, verletzt dich das. Aber welchen Teil von dumm hast du das nicht verstanden? Psalm 14. La Bible appelle ces gens insensés, mais toi, quand ces insensés te parlent, ça t'affecte, ça te vole ta joie ou ta paix. Tu vas examiner ta conscience, tu vas t'examiner toi-même. Parce que Psalm 14, verse 1. Psalm 14, verset 1. Praise the Lord. Psalm, pardon, Psalm. Let me see, verse 1. It said, the fool has said in his heart, there is no God. Praise the Lord. But then, they believe they are their own God. Sie glauben, dass sie ihre eigenen Götter sind. Ils croient, pour eux, ils sont leur propre Dieu. He said they are corrupt. They have done abominable works. There is none that doeth good. Praise the Lord. Amen. Sie handeln verderblich und abscheulich. Und der Herr nennt sie dumm, Narren. Les gens, le Dieu les appelle des insensés. The same thing is in Psalm 53, verse 1. Is there also? In Psalm 53, 1 steht das Gleiche. The same thing. La même chose est écrite dans Psalm 53. You call them fools. Man nennt sie dumm. How can they praise you when they are fools? Wie können sie dich feiern oder dich toll finden, wenn sie dumm sind? Amen. Wie können sie dich? Mm-hmm. Comment ils peuvent te glorifier s'ils sont insensés? How can they join you if they are fools? Wie können sie dich unterstützen oder Teil von dir sein, wenn sie dumm sind? Comment ils peuvent être un avec toi s'ils sont corrompus? How can they be one with you if they are fools? Wie können sie eins sein? Weil du bist nicht dumm. Toi, tu n'es pas insensé, donc tu ne peux pas marcher avec eux. Tu peux pas être un avec eux. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. How can they see you clever if they are fools? Wie können sie denken, dass du schlau bist, wenn sie selber dumm sind? Comment ils peuvent croire que tu es intelligent si eux-mêmes ils sont insensés? Amen. The Bible called them fools. Die Bibel nennt sie dumm. La Bible les appelle insensés. No, what the Bible called fool? What man called fool? Was die Bibel dumm nennt und was der Mensch dumm nennt. Amen. They are two different things. Ist nicht gleich. Go to Psalm. Matthew 23. Matthäus 23. Matthieu 23. Praise the Lord. Alléluia. Verse 16. to 22. Vers 16 bis 22. De 16 à 22. Look at what those Jesus called fools. Schaut euch die Leute an, die Jesus dumm nennt. He said, "Woe unto you, you blind guys." Talking to the Pharisees and the Sadducees. Amen. Er spricht zu den Pharisäern und Sadduzäern. Il parle, il s'adresse aux pharisiens, aux. Those people, they are still everywhere today. Diese Menschen sind überall noch. To surrender to Christ. Die sich weigern, sich dem Herrn hinzugeben. Das sind die Pharisäer und die Sadduzäer. Et ces gens, on peut les trouver encore partout aujourd'hui. Les gens qui veulent pas se soumettre à Jésus-Christ et le suivre. Amen. Amen. Those that are full of religion, for there is honoring man and not honoring Christ. Die voll sind von Religion, die da, die dahinter sind, Menschen zu ehren, aber Jesus Christus den Rücken scheren. Et ces gens qui veulent pas glorifier Jésus-Christ, mais veulent glorifier l'homme. He said, "What unto you, you blind guys? We say, whoso shall swear by the temple, it is nothing. But whoso shall swear by the gold of the temple, he is a debtor." Verse 17, you fool. 17. He said, "You fool." Ihr Narren. Amen. I'm blind. For whether is greater, the gold or the temple, that sanctified the gold. Verse 18. 18. 18. And whosoever shall swear by the altar, it is nothing. But whosoever sweareth by the gift that is upon it, he is guilty. Then verse 19. 19. You fools. You fools are blind. For whether is greater, the gift or the altar that sanctify the gift. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. They are the fools. Sie sind die Dummen. They want to call you the fools. Also, sie wollen dich als dumm bezeichnen. C'est eux les insensés, mais ils veulent te faire croire que c'est toi qui es l'insensé. Amen. They are the fools, but they will want you to see yourself as the fool. Sie sind die Narren, aber wollen, dass du dich als Narr siehst. Mm. Ils veulent que ce sont eux les insensés. Ils veulent que toi tu crois que c'est toi l'insensé. Praise the Lord. Amen. You got children. You never forget what the Lord does not want you to forget. Amen. Are you getting it? You know that you may miss saying that I've told you, for you it's all about I've made it again. Praise the Lord. Amen. Amen. You want to bring yourself into that the position Satan wants you to bring yourself into. Well, you start seeing yourself as who Satan call you, what he call you, and what he has been walking towards to call you. So you better stop it, please. Amen. You are the head of all principalities and powers, and you never forget anything. What you forget, he wants you to forget. That's why you forget it. If you are late, he wants you to be late. That's why you are late. Samuel was late. The Lord was not offended in him. I don't know if you are getting it. Let us walk according to the Spirit. Amen. If not, we will fight one another. If we go to store, maybe we are late, we are looking at the time, I have to cook, I have to do this, we start fighting. Amen? Amen. Do everything, for Christ Jesus. Are you getting it, please? Ja, wir dürfen halt nicht... Genau, wir vergessen nichts, was der Herr nicht will, dass wir vergessen. Und wir dürfen nicht anfangen, uns vom Teufel identifizieren zu lassen durch das, was wir tun, was wir nicht tun. Es geht nicht um uns. Weil wir vergessen dann Dinge und dann fangen wir an, uns zu verurteilen und schämen uns oder fangen an, wirklich zu glauben, dass wir wirklich dumm sind, dass wir wirklich... dass das, was diese Menschen über uns sagen, wirklich stimmt. Und dahin will der Teufel uns drängen. Er möchte, dass wir das glauben, was die Welt und was er über uns sagt, dass wir das glauben und das, was der Herr über uns sagt, sozusagen vergessen. Und das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen wirklich auch erkennen, dass wir die Dinge deswegen auch geistlich sehen. Und deswegen, dass wir die Zeit nicht so sehen, wie die Welt die Zeit sieht. Dass wenn wir zu spät kommen oder diese Sachen passieren, nicht passieren, dass wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen, dass wir nicht in Panik geraten, sondern wirklich auch glauben, dass es ist jetzt so gekommen, weil der Herr es möchte, und der Herr es nicht möchte, dann wäre es auch nicht so gekommen. Aber wir lassen uns vom Heiligen Geist, wir trennen uns nicht von Jesus Christus in den Dingen, die in unserem Leben passieren oder nicht passieren. Ja. Ouais, donc on doit pas se voir ou se mettre dans la position où le diable veut nous voir. Donc on ne doit pas se condamner quand on fait des fautes ou quoi que ce soit, ou alors quand on arrive en retard ou quoi que ce soit. Si on se sépare jamais de Jésus-Christ, donc ça va toujours être la volonté de Jésus-Christ si on arrive en retard ou si on fait une faute ou quoi que ce soit, parce que c'est lui le seul qui connaît, qui a la vérité pour nous et qui sait ce qu'il a prévu pour nous. Voilà. Donc en même temps, on doit se laisser guider par le Saint-Esprit sans en même temps le prendre comme une excuse. Praise the Lord. Hallelujah. He warned those that believe that they are clever without him. Weil er hat die ganz klar ermahnt, die meinen, weise zu sein ohne ihn. Parce que il a averti surtout les gens qui pensaient qu'ils sont sages mais sans Jésus-Christ. He said their wisdom, their knowledge, their intelligence, they are all foolish. They are all foolish because they lack one thing, they lack Christ. Mm. Und all ihr Wissen, all ihre Erkenntnisse, all diese Dinge sind alles nichtig, weil Christus ihnen fehlt. Und diese eine Sache fehlt ihnen, diese eine Sache macht alles aus. Donc, ils peuvent avoir des diplômes ou quoi que ce soit, mais tout ça ne leur sert à rien si ils ont tenu tout ça sans Jésus-Christ. Praise the Lord. It is not whom man calls fool. But who Christ called fool? Na, es geht nicht um wen der Mensch dumm nennt, sondern wen nennt Jesus Christus dumm, weil das wird auch über deine Ewigkeit entscheiden. Donc il s'agit pas des personnes que le monde appelle insensées, mais surtout des personnes que Jésus-Christ appelle insensées, parce que ça va compter au jour du jugement. Praise the Lord. I don't know about you, but I prefer man to call me fool than Christ calling me amen. Weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mir ist es lieber, dass der Mensch mich dumm nennt, als dass Jesus Christus mich dumm nennt. Weil wenn der Mensch mich dumm nennt, dann hat das vielleicht Konsequenzen für mein Leben hier auf Erden. Aber wenn mich dumm nennt, hat das eine Konsequenz für meine Ewigkeit. Je sais pas ce qui compte pour vous, mais pour moi, je préfère que les gens de ce monde m'appellent insensé plutôt que que mon Dieu m'appelle insensé. Amen. Parce que si le monde m'appelle insensé, ça va être seulement, ça va peut-être m'influencer seulement ici sur terre. Mais si Jésus-Christ m'appelle insensé, ça va influencer jusque non pour toujours, pour l'éternité. You know, some are married, their husband just see them as fool. Some, you know, some see their husband as fool. Their wife as fool, their children as fool. They probably now they see two children. They say this is a fool. This is, they have two children. They can, you know, they pick and choose. Praise the Lord. Hallelujah. Man should forbid it. It's forbidden. Manche Leute in Ehen sehen ihre Kinder oder ihre Ehepartner als dumm und wählen sich aus, wer dumm ist und wer der Schlaue von den beiden ist. Aber wir sollten Christus in ihnen sehen und nicht, ob sie dumm sind. Donc il y a des parents par exemple, s'ils ont plusieurs enfants, ils vont dire ouais, que cet enfant est insensé et l'autre il est bien, or que c'est interdit, on doit seulement voir Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Let us look at, you know, you that they call for. What the Lord said about you. What will make you to be qualified? Let's go to 1 Corinthians 1. 1 Corinthiens. Amen. Praise the Lord. Halleluja. 1 Korinther 1, from 18 to the end. 1. Korinther 1, 18 bis zum Ende. De 18 à la fin. 1 Korinther 1, de 18 à la fin. Are we there, please? He said, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. But unto us, we shall say it is the power of God. Praise the Lord. Hallelujah. What they call foolish, you know why they call you foolish? Because you follow Christ. Sie nennen dich dumm, weil du Christus folgst. Because you believe it. Weil du ihm glaubst. Ils t'appellent insensé parce que tu crois en Jésus-Christ et parce que tu le suis. Amen. Praise the Lord. Verse 97, for it is written, 19. I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent. Praise the Lord. Hallelujah. You know what they call wisdom, what they call understanding, what they call the knowledge that they know, what they call clever. Was sie Weisheit nennen, was sie schlau nennen. Der, der Herr hat gesagt, er wird das zerstören. Dieu a dit qu'il va détruire ce que le monde appelle intelligence ou sagesse ou quoi que ce soit. Lass nicht, bete nicht dafür, sowas zu haben, diese Weisheit von dieser Welt zu bekommen. Donc ne prie pas pour l'avoir, la sagesse de ce monde. You already have what is greater than what they have. Du hast schon das, was größer ist als das, was sie haben. Parce que tu as déjà ce qui est plus grand que toutes ces choses qu'ils ont. Thank the Lord for what you have. Danke dem Herrn für das, was du hast. Er ist dein Besitz. Amen. Merci l'Éternel pour ce que tu possèdes. Et c'est Jésus-Christ lui-même. Where is the one? 20. Where is the disputer of this world? Had not God made foolish the wisdom of this world? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Hey, are you getting it? Verse 21. 21. For after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. You can see the difference between you and them. Du siehst den Unterschied zwischen ihnen und dir. Where they are jealous of you, they are going to be jealous of you. Sie werden eifersüchtig sein auf dich. On peut voir la différence entre eux et nous et la raison pour laquelle ils doivent être jaloux. They can see that you are saved, but they are not saved. Sie können sehen, dass du errettet bist, aber sie sind nicht errettet. Ils peuvent voir que toi tu as ton salut, mais eux qui n'ont pas. Amen. They admire you so much. Sie bewundern you are dich. The one that don't know that they admire aber du merkst es nicht, du weißt es nicht, du kennst es nicht. En réalité, ils sont en train de t'admirer, mais toi, tu n'es pas capable de le voir. You know, sometimes you cannot have something you say, I don't even need it. You need it. I don't know if you get it, what I just said. You know, when woman cannot... People cannot... I don't want to say woman. If when people cannot have something that you have preferred, you not say I don't need it, I don't want it. You want it. It is because you cannot have it. That's why you say don't want it. Yeah. Mm-hmm. I don't get it. Genau. Can you understand the connection to what you mean, also to what you refer? What you have, your peace, your joy, your rest. That you are not worried about what makes them panic is not does not make you panic. They want to have it. Die Sache ist, dass diese Leute dein Leben sehen und deine Art sehen und sagen, ich will nicht so immer gut drauf sein oder es würde mich nerven, wenn ich immer so glücklich wäre oder immer so Frieden hätte, will ich gar nicht. Aber in Wirklichkeit wollen sie es haben. Sie sagen einfach nur, dass sie es nicht haben wollen, aber eigentlich wollen sie es haben. Und das ist halt dieses Beispiel mit, manchmal, wenn du irgendwas nicht haben kannst und dann einfach aus... Trotz oder Stolz sagst, ich will es eh gar nicht haben. Ich wollte es ja eh gar nicht haben. Aber in Wirklichkeit ist dein linkes Auge immer noch da drauf. Ne? Und ouais, donc souvent les gens vont dire, souvent les gens veulent quelque chose, mais s'ils n'arrivent pas à l'obtenir, ils vont dire, ah, de toute façon, j'en avais pas besoin. You know how worried they are. You don't even know how worried are. Wisst ihr, wie viele Sorgen sie haben? Sie bewundern dich, dass full du of stress. Keine Sorgen hast. Ouais. Et les gens vont t'envier parce qu'ils peuvent voir que toi, tu n'es jamais... Sometimes we will say, okay, how do they know that we are not worried? How do they know? They know! It's like when they threw Shadrach, Meshach and Abednego into the fire. The Lord opened their eyes to see inside the fire. That Jesus was there with them. He opened your eye to see you. They want to have what you have, but they cannot have it. Und du könntest jetzt auch sagen, okay, wie, als ob sie eifersüchtig auf mich sind, eifersüchtig auf das, was ich habe und nicht habe, sind. Aber als die drei hebräischen Jungs in den Feuerkessel geschmissen wurden, hat der Herr auch die Augen geöffnet der Leute, die gegen sie waren, dass sie erkannt haben, wer bei ihnen ist. Ne? Und wirklich, diese Botschaft geht auch wirklich nur für Leute, die halt auch nicht... auf der Arbeit ein Chamäleon sind, nur die in der Welt ein Chamäleon sind, sich anpassen der Welt, sondern Menschen, die wirklich Christus ausleben und deswegen, dass dieser Unterschied dann auch sichtbar ist in deren Leben, dann wird das der Fall sein. Sonst wird man keinen Unterschied zwischen dir und den anderen merken, weil du genauso wie die anderen bist. Donc, on va peut-être se poser la question, comment les gens vont remarquer qu'il y a une différence entre toi et eux. C'est seulement, les gens vont seulement voir cette différence si tu es vraiment 100% en Jésus-Christ et pas de temps en temps, quand tu es avec des enfants de Dieu, tu es un enfant de Dieu, mais quand tu es avec les gens de ce monde, tu es quelqu'un qui vit dans la chair. Parce que même, c'est Dieu lui-même qui va le rendre visible, la différence. Si tu vois par exemple les trois garçons hébreux, tu ne pouvais pas voir directement que ces gens sont différents. Enfin, tu savais qu'ils croyaient seulement à un autre Dieu, mais tu ne pouvais pas savoir aussi que ce Dieu-là c'était le vrai Dieu. Mais quand on les a jetés dans le feu, là, Dieu s'est manifesté, ou plutôt a rendu sa présence visible pour les autres personnes. Et c'est la même chose avec nous aujourd'hui. Donc, si on est toujours en Christ, si on ne change jamais de face, si on a seulement une face qui est Jésus-Christ lui-même, là, tôt ou tard, le Christ lui-même va révéler la différence entre nous et les autres personnes dans le monde. You know, within them, they can even be talking about you. Und unter ihnen können sie sogar über dich reden. Saying, you know, one will be saying the other. I just like how they look. I just like the peace. They are not even worried. The other will say, hey, what do they have? They have nothing. Mm. You understand me? Mm. So you are not even seeing it. Mm. You are not saying it. Mm. Amen. Mm. And when they are doing things to you, they hate you, they are calling you names. The slightest mistake, they are against you, they have said different things. Mm. And you that don't know how they admire you, you will not even see it as jealousy. Mm. You will see it as maybe I'm the one, I'm the problem. Amen. Mm-hmm. You are never there, any problem. Mm-hmm. You are not, you are the solution, the mm-hmm. greatest solution mm-hmm. that man can ever mm-hmm. look for. Mm-hmm. Because of the Christ in you. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. The mistake is not coming from you. It's not because it's not because of your outside. The problem is who you are, the mm-hmm. Christ in you. Mm-hmm. That is what Satan is fighting. Mm-hmm. And that is what the Lord wants us to see, that we should never see the outside. That you know, they might even say because of your ass. What? For example, Jesus Christ. And let me quickly bring that in. For example, Jesus Christ. They call Jesus the devil. And Jesus said, which of the work that I did, that they wanted to stone him. Then he now asked, he said, why do you want to stone me? Which of the work that I did that is making you to stone me? Amen. Amen. They call him the devil. Maybe we have to go there. Please interpret them. Okay. Go there. Du bist gleichzeitig die Lösung, aber du bist auch gleichzeitig das Problem für diese Welt. Weil die Lösung ist Christus und diese Lösung, wenn sie diese Lösung nicht annehmen, bist du ein Problem für sie. Und deswegen bist du auch ein Problem für den Satan. Weil, und deswegen musst du erkennen, dass diese Leute gegen dich sind wegen Christus in dir und nicht wegen deinem Äußeren. Und ja, es gibt auch ein Beispiel, wo Jesus auch erklärt, inwiefern die Leute nach Fehlern gesucht haben bei ihm. They will always look for mistake. Le problème. Du bist die Lösung, nicht das Problem. Le problème, c'est que tu es le problème. Du bist beides. Ja, beides. Und ja. Praise the Lord. Le truc, c'est qu'on est le problème et aussi la solution pour beaucoup de choses. Parce que le problème que le monde a est qu'ils ils savent pas quel problème ils ont. Et le problème qu'ils ont, c'est que c'est de pas avoir Jésus-Christ. Et toi, tu es la solution parce que tu as Jésus-Christ. Mais il y a aussi un autre exemple qu'on va voir dès que maman nous donne le passage dans la Bible. Praise the Lord. Yeah. I put something here in 1 Corinthians 1. Then let us go to John 7. Johannes 7. Verse 20 and 21. Let me see. 20. Jean 7, 20 et 21. Johannes 7, 20 und 21. The people. Okay, 19 also. From 19. He said, did not Moses give you the law? 19. And yet, none of you keep the law. Why do ye go about to kill me? Amen. Amen. They go about. He said, Jesus said, why do you go about to kill Jesus me? Fragt, warum wollt ihr mich töten? Jesus Christ demande pourquoi vous voulez ma mort. Why do you go about hating me? Weshalb hasst ihr mich? Amen. Pourquoi vous me détestez? The people answered and said, thou hast a devil, who goeth about to kill thee. Jesus answered and said unto them, I have done one work. Oh, that's not where I'm going to. There's a place I'm going to. Yeah, Jesus said, I have done many work. Which of them do you choose that offend you that you want to kill me? I don't need somebody can help us to get it. Let us leave there because to take us to another direction, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Johannes 10, Vers 32. Praise the Lord. Jean 10, verset 32. Yep, c'est richtig. John what? John 10. 32. Mm-hmm. Jesus answered them, many work. Thank you, Shad. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus answered them, many good works have I shown you from my Father. For which of this work do you stone me? Why do you hate me? Weshalb hast du mich? Which of them do you? They don't have any reason. Sie haben keinen Grund. They hate you for Christ's sake. Sie hassen dich wegen Christus. Ils te détestent pour à cause de Jésus-Christ. Ils n'ont pas d'autre raison. Praise the Lord. Hallelujah. So let us run and leave there. If not, we go to another area. Go back to 1 Corinthians 1, please. 1 Corinthians 1. On repart à 1 Corinthians 1. Amen. Amen. Amen. Verse 22. He said, for the Jews require a sign, and the Greek seek after wisdom. But we preach Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Are you seeing the difference? What is war? What they are after today? Seht ihr den Unterschied? Die Leute sind hinter Zeichen und Weisheit her. Wir verkündigen Christus. Là, on peut voir la différence entre nous et le monde. Le monde demande des miracles ou cherche la sainteté. Mais nous, on demande seulement. Amen. Die Menschen sind hinter Weisheit und Zeichen her, aber wir verkündigen Christus. Et nous, on prêche seulement la bonne nouvelle. You know what they seek, what they admire. Amen. Allah admire wisdom today. Was sie bewundern und was sie wollen. Sie wollen Weisheit erlangen. Beaucoup de gens admirent et veulent avoir la sagesse. Praise the Lord. Amen. Amen. He said, but we preach Christ. Amen. Crucified unto the Jews, a stumbling block, and unto the Greeks, foolishness. Amen. Amen. You know, those, the professor, they will see preaching Christ foolish. Die Professoren werden für sie ist es, Christus zu predigen, Dummheit. Es wird für sie niemals Weisheit sein. Par exemple, pour un professeur d'université, par exemple, pour lui, ça n'a pas de sens de parler de Jésus-Christ, ça n'a pas de sens de parler de prêcher le nom de Jésus-Christ, parce que c'est quelque chose qu'il ne comprend pas. But unto them which are called, both Jews and Greeks, praise the Lord. Hallelujah. Christ the power of God. and the wisdom of God. Amen. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. If you have Christ, you have the power of God. If you have Christ, you have the wisdom of God. And that's why you don't pray to have wisdom. Mm. Wenn du Christus hast, dann hast du die Weisheit Gottes. Deswegen beten wir nicht um Weisheit. Es sei denn, du bist nicht errettet. Dann wird errettet. Si tu as ton salut et tu crois vraiment en Jésus-Christ, tu as automatiquement la sagesse de Jésus-Christ. You know, James 1, if you go to James 1, look at what he said there. Jakobus 1. Concerning wisdom. Jacques 1. You know, people that are saved again, the so-called God people, they pray and pray for wisdom. Leute, die errettet sind, beten um Weisheit. Amen. And they never submit to the truth. Aber sie übergeben sich der Wahrheit nicht. Und die Wahrheit ist ja eigentlich unsere Weisheit. Is somebody getting it? That James 1, please. Jean, Jacques 5. Jakobus 1, Vers 5. Jacques 1, verset 5. He said, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Are you seeing something here? Mm-hmm. And that's why, you know, people, God, the so-called God children, they are always looking for wisdom. They are always praying, Father, give me wisdom. Father, give me wisdom. When we just read the First Corinthians, where it said, Christ, the power of God, and Christ, the wisdom of God. Mm-hmm. Sogenannte Kinder Gottes beten immer wieder um Weisheit, obwohl wir eben gelesen haben, dass wir die Weisheit in Christus schon haben. Wir sehen, dass diese Gebete halt falsch sind. Donc là ici encore on peut voir que demander ou prier pour avoir la sagesse est une mauvaise prière parce qu'on a déjà tout en Jésus-Christ. Amen. You know, people that are praying those prayers, for them it's after the wisdom of this world. Und Leute, die diese Gebete beten, ihnen geht es um die Weisheit dieser Welt. Das, was die Weisheit nennen. Et cette prière est mauvaise, parce que les gens qui prient cette prière, ils ne veulent pas avoir la sagesse de Dieu, pardon, mais plutôt la sagesse de ce monde. Christ's wisdom is not the wisdom of this world. It's a kind of wisdom. Somebody getting it. Seine Weisheit. Parce que la sagesse du Christ n'est pas la sagesse de ce monde. I hope you are understanding it. It's a kind of wisdom. This truth, the whole wisdom. Seine Weisheit, seine Wahrheit ist die Weisheit. Amen. Parce que sa vérité et sa sagesse en même temps. Yeah. Amen. He said, love your neighbor, love your enemy. Beispielsweise liebe deine Freunde. That's wisdom. Das ist Weisheit. Mm. Aime ton ennemi. Ça, c'est la sagesse. Parce que sa sagesse est sa vérité. Amen. Amen. And how do that? You see him. Wie tun wir das, indem wir ihn sehen? Et comment t'es capable à le faire? Why will I not fight? Wieso kämpfe ich nicht? Amen. Why will I not fight them? Wieso bekämpfe ich sie nicht? Pourquoi je vais pas physically. Physisch. Amen. Physiquement. Because you can slap somebody and that person will fall dead. Weil du kannst jemanden schlagen, diese Person ist einfach mal tot. My brother went to the doctor. They checked his heart. They said if somebody had just touched him, he could have been dead. He just went to the. We were having some problem. He went to the doctor. That he's always weak. Mm. Then the doctor checked him and said, "There's nothing in your heart. It's just the little thing that if somebody just aku is there. That the one that just top body somebody just slap you like this. You can just and they said that somebody has killed somebody. Mm. But if you love them." And see the wisdom of God. Are you getting it? Mein Bruder war mal beim. Who will not fight it? Er war mal im Krankenhaus. They want to go and die. Let them go to somewhere else to die. Mein Bruder war mal im Krankenhaus, weil es ihm richtig, weil er sich mal ganz schwach gefühlt hat und richtig, also richtig krass schwach gefühlt hat. Und dann war er im Krankenhaus, dann haben die sein Herz getestet und sein Herz war so schwach. Ja. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Wahrscheinlich war der Puls richtig niedrig, richtig. Und die Ärzte haben gesagt, hätte man ihn vielleicht nur zu krass erschreckt oder hätte man ihn vielleicht geohrfeigt, wäre safe tot umgefallen. Weil er einfach so schwach war, körperlich. Und es hätte einfach nur eine kleine Sache passieren müssen und er wäre weg gewesen. Er hätte sich erschrecken müssen, irgendwas. Und stell mal vor, du bist in einer Situation, wo du dich mit so einer Person streitest und weil du einfach so wütend bist, schlägst du diese Person fällt tot um und auf einmal stehst du als Mörder da. Ne? Und deswegen sollen wir uns wirklich von der Weisheit des Herrn leiten lassen, die wirklich sagt, liebe deine Feinde, und weil sonst wirst du in Dinge involviert sein, in die du eigentlich gar nichts zu suchen hast. Encore une fois, on va utiliser la sagesse de Dieu, donc de Jésus-Christ, et si on dit de aimer nos ennemis, on va le faire. Par exemple, mon frère, quand on était un peu plus jeune, il était toujours faible, et un jour, il est parti chez le médecin, et le médecin lui a dit que si par exemple quelqu'un l'aurait donné une gifle ou quelque chose dans le genre, ça aurait pu mener à sa mort. Donc toi maintenant, si t'as, parce qu'elle était vraiment faible quand elle, donc toi maintenant si t'as un problème avec cette personne, si tu veux régler ton problème avec cette personne physiquement, donc tu peux tuer même cette personne et là t'auras d'autres problèmes. Donc si tu es dans la sagesse du Christ, ça va aussi de préserver de beaucoup de choses. Non, parce que amen. Tu ne peux jamais savoir ce que la personne en face de toi a. Praise the Lord. Hallelujah. And my brother was in hospital for a whole month. Mm. Amen. Mm. You have to fix everything on his body. Mm. The doctor said, you are not living here. Mm. You have to immediately admission. Amen. Mm. So somebody like that, you know, we need wisdom to move, to do everything here on earth. Und Christ, allow Christ to be your wisdom. Der Arzt hat dann zu meinem Bruder gesagt, sie bleiben auf jeden Fall hier. Und er war dann auch einen ganzen Monat im Krankenhaus wegen seinem Herz, weil er halt einfach wegen der kleinsten Sache eine Herzattacke haben hätte können und es einfach zu gefährlich war, für ihn draußen rumzulaufen. Deswegen mussten sie sein Herz richtig krass bearbeiten. Mhm. Und deswegen sollen wir einfach uns auf die Weisheit des Herrn verlassen. Ja. Donc, mon frère a été directement hospitalisé. Il est resté à l'hôpital pendant un mois afin que afin de régler les problèmes qu'il avait, mais ça nous montre encore une fois qu'on doit vraiment rester dans l'esprit et essayer d'agir selon les principes du royaume des cieux. You know, those, you know, somebody that is, somebody might want you to fight you, and but you don't belong to that category. Amen. You are not in that state. You are above that state. Amen. Amen. Because of the Christ in you. And they will see you as a fool. Are you getting it? They will see you as a fool. They don't know that you are occupied with the wisdom of Christ. Amen. In so einer Situation, in solchen Situationen, wo Leute dich provozieren und dich so krass provozieren, dass die eigentlich sogar wollen, dass du zuschlägst und dich vielleicht dann damit hochzunehmen, wenn du dann halt ruhig bleibst und gelassen bleibst, werden sie vielleicht denken, dass du das nicht verstehst oder dass du halt dumm bist. Mhm. Aber sie verstehen halt nicht, dass du dich halt nicht auf ihr Niveau herablässt, ne? Sondern dass du mit anderen Waffen kämpfst. Vers 25, okay. Donc il y a des gens qui maintenant qui vont peut-être vouloir te combattre, que ce soit physiquement ou peut-être à un niveau d'intellect. Mais toi, tu dois rester dans la sagesse du Christ, parce qu'ils vont jamais comprendre que les armes que tu as sont supérieures et sont surnaturelles. Donc on doit jamais se rabaisser à leur niveau et toujours se concentrer sur Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You know, naturally, I'm a fool. Natürlich gesehen bin ich ein Narr, bin ich dumm. Sans Jésus-Christ, naturellement, je suis insensé. I don't know anything. Ich weiß nichts. Je sais, je There was a time I was working in a hotel and I was cleaning there. And you know, the woman said, if I cannot even understand her, can't I see that here is not clean? You can see how he spoke to me. Amen. Years ago. Amen. You can see that I cannot even clean. Und ich habe mal vor ein paar Jahren im Hotel gearbeitet. Und die Frau war wütend und sie meinte, ja, sie können zwar kein Deutsch, aber sie haben doch dennoch Augen im Kopf und können sehen, dass es immer noch dreckig ist. Und ne, sie hat das gesagt und es hat gestimmt. Ich konnte halt nicht darüber machen. Selbst das konnte ich nicht. Mm. Ouais, donc, par exemple, il y a quelques années, je travaillais dans un hôtel où j'étais en train de nettoyer. Et un jour, une de mes supérieures est venue me voir pour me dire que même si tu ne comprends pas la langue, tu peux voir que cette chambre n'est pas vraiment propre, par exemple. Donc là, ça vous montre aussi que même nettoyer, j'étais pas capable sans Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. But I thank the Lord, I'm not a natural man. Aber ich danke dem Herrn, dass ich kein natürlicher Mensch bin. Ouais, mais je remercie l'Éternel que je suis pas une personne naturelle. Amen. Amen. I'm not a natural man. Ich bin kein natürlicher Mensch. Je ne suis pas une personne naturelle. Let us read further before we continue. Amen. Mm-hmm. In verse 25, it says, because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The foolishness. Verse 25. Because the foolishness of God is wiser than men. Erst kommt and eins. The weakness of God is stronger than men. Can you see? Amen. Even the weakest among you is still stronger than them. Denn das törichte Gott ist immer noch weiser als die Menschen. Das schwache Gott ist immer noch stärker als die Menschen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Those they call foolish among you. If you did that, just say this one is even worse. You see what is more intelligent than them. Die Leute, die man dumm nennt, die am dümmsten sogar sind, sind immer noch schlauer als die Weisen dieser Welt. Mm. Mm. Donc les gens qui sont les enfants de Dieu qui sont insensés pour le monde sont toujours plus sages que le plus sage de ce monde. Verse 26. For ye see your calling, brethren, how there are not many wise men after the flesh. Can you see why you are qualified? Deswegen sind wir qualifiziert, weil es nicht viele, weil wir nicht weise sind. Are you getting verse 26? Dans 26, on peut voir pourquoi on est qualifié. For you see your calling, brethren, how there are not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. But God has chosen the foolish things of this world to confound the wise. Amen. And God has chosen the weak things of this world to confound the things which are mighty. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And that's why I said, I will choose. It is better man call me foolish than Christ call me foolish. Und deswegen wird es immer besser sein, von der Welt dumm genannt zu werden, als von Gott. Et c'est pour cela c'est mieux que le monde m'appelle stupide que Dieu puisse m'appeler stupide. And praise things of the world, and things which are despised, have God chosen. Praise the Lord. Hallelujah. The people they reject, they rejected too. Die Deutsche, die those they call naughty. Die Leute, die sie verweigert haben, diese dummen Narren, Hohlköpfe denn. Les gens qui ont, eux, ils ont rejeté, ils ont dit qu'ils sont les hommes stupides. Praise the Lord. Hallelujah. And best things of the world, and things which are despised, God has chosen ye. Amen. And things which are not, to bring to naught, things that are. Praise the Lord. Hallelujah. That no flesh should glory in his presence. Mm-hmm. Mm-hmm. Praise Hallelujah. The Lord. Amen. It is because I'm so clever. Yes, nothing genau. About the Christ walk. Ja, weil der Herr ist ein einfallsüchtiger Gott. Ne? Deine Weisheit hast du nur ihm zu verdanken. Es ist nicht, weil du so schlau bist und so viel gelernt hast und so lang studiert hast. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu vraiment très jaloux. Il ne veut pas que la chair puisse être glorifiée. Il veut que lui-même puisse être glorifié. C'est pour cela que tout ce qu'on a, c'est doivent se soumettre à l'Éternel et glorifier son nom. Praise the Lord. Hallelujah. That's why I thank the Lord, I'm not clever naturally. Vielen Dank dem Herrn, dass ich nicht schlau bin, natürlich gesehen. Et c'est pour cela que je remercie l'Éternel parce que naturellement je suis pas intelligente et c'est lui qui me qualifie. Yeah, you won't help me to submit to him. Das qualifiziert mich, das sorgt dafür, dass ich mich erst recht ihm hingebe. Et ça, ça me qualifie et ça m'aide à me soumettre à lui. Verse 30. It's about him as you in Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, people have read many books. I've read nothing. Leute haben schon viele Bücher gelesen. Aber ich habe nichts gelesen. Außer die Bibel. Il y a des gens qui ont beaucoup lu. Ils ont lu beaucoup de Bibles. Mais moi, beaucoup de livres. Mais moi, je n'ai rien lu. À part la Bible. Même ça, j'ai même pas tout. You know, they can count the books they have read. They can count their blessings. But my blessing is uncountable. Mm-hmm. Amen. No one can count Christ. Sie können die Bücher zählen, die sie schon alle gelesen haben, aber ich kann das alles gar nicht zählen, weil niemand kann Christus zählen. Niemand kann Christus genau zählen. Eux, ils peuvent citer ou bien compter les nombres de livres qu'ils ont lus. Et moi, je ne peux pas les compter parce que moi, j'ai que Jésus-Christ et Jésus-Christ, on ne peut pas le compter. No, they can count the novels that they have read. Sie können die Romane aufzählen, die sie gelesen haben. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You know, when they are talking about their novels they have read, I will just sit down. Mm-hmm. Mm-hmm. Hey, but don't ask me about Jesus. If you ask me about Jesus, I know Christ. I know my Father. Mm-hmm. But if you ask me about those things, I'm not there. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Und die Leute zählen auch, wie viele Romane sie schon gelesen haben, sind stolz darauf und ich nicke das einfach nur ab und sage, ach so, interessant. Aber frag mich was über Jesus Christus und dann kann ich dir in diesem Gespräch, kannst du ein Buch schreiben darüber. Mm. Ouais. Donc, si les gens vont commencer à parler de tous les livres qu'ils ont lus, là, je serai là comme quelqu'un qui est muet, parce que je voudrais rien dire. Mais si on parle du Christ, là, on pourra... La personne pourra écrire un livre après ça parce que moi je connais mon père. Ok. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 30 says, but of him you are in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. That according as it is written, he that glorieth, let him glory in the Lord. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Again, naturally, I am a fool. Nochmal, natürlich gesehen, bin ich ein Narr. Encore une fois, charnellement, je suis insensé. Amen. Amen. Those this world call fools. Die diese Leute Narren nennen. Ce que le monde appelle insensé. Amen. Amen. But I thank the Lord that I'm not a natural man. Aber ich danke dem Herrn, dass ich kein natürlicher Mensch bin. Amen. Mais je remercie l'Éternel que je suis pas une personne naturelle. And that's why I never accept to be that word fool. Deswegen akzeptiere ich dieses Wort dumm nicht. Because I'm not a natural man. C'est pour ça que je n'accepte pas ces noms parce que je ne suis pas une personne naturelle. Weil ich kein natürlicher Mensch bin. Are you getting it? Mm. If you see what you do, you will see yourself as a fool. Weil wenn ich auf a das schaue, natural man see what they do. The best will Christ Jesus, who will see what Christ did for us. I hope you are getting it. Weil wenn ich der natürliche Mensch, I forget things. I don't know things. I make mistakes. Der natürliche Mensch schaut auf das, was er tut, wie er Fehler macht, wie er Dinge vergisst. Wie er zu kurz kommt und all die Sachen macht, aber der geistig gesinnte Mensch, er schaut auf Jesus. Mm. Mm. Donc la personne charnelle va toujours se concentrer sur les choses qu'elle n'a pas bien faites, donc les fautes qu'elle a fait, si elle arrive en retard ou quoi que ce soit. Mais quelqu'un qui vit dans l'esprit va toujours se concentrer sur son Père, va toujours se concentrer sur Jésus-Christ. Praise the Lord. Yeah. Amen. Amen. Please read the place that I call the full chapter. That is Proverbs 20. Let it be your homework, please. If you have time, read it. Amen. A little bit of Sprüche. That is 1 to 12. Sprüche. Proverbs 26, 26, 1 bis... Amen. Da geht es um die Narren. Von 12 zu... From 1 to 12. Oh, von 1 bis 12, okay. I am a supernatural man. Ich bin ein übernatürlicher Mensch. Je suis une personne surnaturelle. Because there is no difference between Christ and me. Weil es keinen Unterschied gibt zwischen mir und Christus. Parce qu'il n'y a pas de différence entre Christ et moi. I don't know if somebody is getting it. I am a supernatural man. Ich bin ein übernatürlicher Mensch. Je suis une personne surnaturelle. Because and there is no difference between Christ and me. Denn es gibt keinen Unterschied zwischen mir und Christus. Praise the Lord. 1 John 4, 17. Amen. 1 Jean 4, 17. Amen. He says, herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment. Because as he is, so are we in this world. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, I am a supernatural man because there is no difference between Christ and me. Ich bin ein übernatürlicher Mensch, weil es keinen Unterschied gibt. As he is, so I am right now. Wegen mir und Christus. Amen. So wie er ist, so bin ich jetzt hier. Amen. To be wise in this world means you are foolish before Christ. Weise in dieser Welt zu sein, bedeutet First dumm zu sein für Christus. Être sage dans ce monde veut dire insensé devant Dieu. 1 Corinthiens 3, 18. Is somebody there? Who will help us to read? Yes, shut. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch mich für weise hält in dieser Weltzeit, so werde er töricht, damit er weise werde. Praise the Lord. Hallelujah. Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, Amen. That he may be wise. Amen. That's what Paul did. Paul is an example of that. Yeah. Amen. Yeah. He called all the education and all the intelligence shit. Er hat die Weisheit dieser Welt Mist exactly genannt, damit er Christus gewinnen kann. Et Paul est un bon exemple parce qu'il a rejeté tous ses diplômes, tout ce qu'il a accompli. Pour suivre Jésus-Christ. Look at verse 19 also. Verset 19. He said, for the wisdom of this world is foolishness with him, with God. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. The wisdom of this world is foolishness. Die Weisheit dieser Welt ist Nichtigkeit. With God. Für Gott. La sagesse de ce monde est insensée pour Dieu. For it is written, he taketh the wise in their own craftiness. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Are you getting it, please? We are wise in Christ. Wir sind weise in Christus. On est sage dans le Christ. In Proverbs 3, verse 35. In Sprüche 3, Proverbe 3, verset 25. Non, 35, pardon. Proverbe 3, verset 25. Amen. 35. Proverbe 35. 35. Is that the wise shall inherit? Are we there, please? The wise shall inherit glory, but shame shall be the promotion of fools. And we know, we are to know those the Bible calls fools. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. On doit connaître les gens que la Bible appelle insensés. Praise the Lord. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. And in 1 Corinthians 4, from verse 8 to 16. Let us quickly go there. 1 Corinthians 4. 1 Corinthians 4. 1 Corinthians 4. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. 1 Corinthians 4, from verse 18. From verse 8 to 16, sorry. De 8 à 16. He says, now you are poor. Now you are rich. Are we there, please? You have reigned as kings without us. And I would to God, you did reign, that we also may reign with you. Verse 9. For I think that God hath set forth us, the apostle, last, as it were appointed to death. For we are made a spectacle unto the world, and unto angels, and to men. Angels here mean the spirit. Amen. Praise the Lord. Engels, hier steht für Geister, soll das stehen. Amen. Quand on parle des anges, ici on parle des esprits. Verse 10. Verse 10. We are fools for Christ's sake. Praise the Lord. Amen. We are fools for Christ's sake. Wir sind Narren um Christus willen. So sehen sie uns. Nous sommes fous à cause de Christ. You know, if you are there for the ministry, they call you a fool. Wenn du da bist für die Gemeinde, nennen sie dich dumm. Amen. Quand tu es là pour ton assemblée, pour ton église, ils vont dire que tu es insensé. Amen. If you are there for one another, they call you a fool. Wenn wir da sind füreinander, dann nennen sie uns dumm. Und fragen, hast du Schulden bei denen oder bist du mit denen verwandt oder was ist los? Non, les gens ne vont pas comprendre si tu aides tes frères et sœurs en Christ. Ils vont dire, oh, est-ce que vous avez le même sang? Est-ce que vous avez les mêmes parents? Alors qu'ils ne sont pas conscients que le sang de Jésus-Christ est plus puissant ou attache les gens encore plus que le sang charnel, le sang de l'homme. Praise the Lord. We are fools for Christ's sake, but you are wise in Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You know, here, there are a lot of things here. Amen. Amen. But you are wise in Christ. It's like you and me. Wie du und ich. Amen. That I chose to be here. It's as if I'm a fool. Dass ich mich entschieden habe, hier that zu sein. That you are wise in Christ. It helps you to be wise in Christ. Scheint so, als ob ich ein Narr bin. Aber help you to have relationship with Christ. Dass ihr hier diese Wahrheit hört. Dass ihr hier seid und diese Wahrheit hört. Macht euch weise in Christus. If you get it. Mm-hmm. Pour le monde, peut-être, ça peut être insensé de partir chaque mercredi, chaque dimanche à l'église. Pour le monde, c'est insensé, mais devant Dieu, ça nous rend sages. You know that I submit to Christ. You know, religious people will even see me as a fool. Dass ich mich Christus hingebe. Because you know, there's no money. Religiöse Leute werden denken. There's no job, but for them, they have plane, they have houses upon houses. Ich bin ein Narr. They will even see it as a fool. But Paul is saying that you are wise. Mm-hmm. That I am a fool, but you are wise. Mm-hmm. He helped, you know. Mm-hmm. Are you getting it? Yeah. Yeah. I did not choose for myself. Mm-hmm. I also choose for you. Mm-hmm. Und religiöse Menschen werden dich als nah bezeichnen, aber du bist vor Christus bist du der Weise und du hast dich entschieden, du hast nicht für dich selbst entschieden, sondern du hast für Christus entschieden, damit für die Kinder Gottes entschieden und deswegen bist du weise vor dem Herrn. Mhm. Auch wenn die Leute dich als dumm nennen, weil du vielleicht physisch gesehen nichts davon hast, in Anführungszeichen. Mhm. Pour le monde, pour les gens religieux, le travail que je fais ici peut être insensé parce que je ne gagne pas beaucoup d'argent ou quoi que ce soit. Mais or que le fait que je suis pour eux, je me rends insensé. Ce choix n'est pas seulement pour moi, mais aussi pour vous et pour tous les enfants de Dieu parce que comme ça, on peut prêcher la parole de Dieu. Même Paul aussi a dit que il a aussi rejeté sa chasse et tout afin qu'on puisse profiter. Non, il a rejeté sa sagesse, charnelle, sagesse du monde, afin qu'on puisse profiter de la sagesse du Christ. Praise the Lord. Chaque décision qu'on prend, on la prend pas seulement pour nous-mêmes. If I did not choose Christ, you will not be here. Hätte ich mich nicht für Christus entschieden, wärt ihr heute nicht hier. Parce que si moi aujourd'hui j'aurais pas choisi Jésus-Christ, je serais pas ici aujourd'hui. If I did not submit to Christ and they call me fool, I will not be here. Wenn ich mich nicht Christus hingegeben hätte und für die Welt als nah dastehen würde, wärt ihr heute nicht hier. Le fait que j'ai choisi Jésus-Christ et le monde m'appelle insensé à cause de ce choix-là vous a permis aujourd'hui à être ici. Et à profiter de la sagesse du Christ. Sie nennen mich dumm, weil ich mich Christus hingebe, weil ich da bin für euch. Pour le monde, je suis insensé parce que j'ai choisi le Christ et je suis là pour vous. Amen. Praise the Lord. Amen. Again, verse 10. We are fools for Christ's sake, but you are wise in Christ. We are weak and you are strong. Ye are honorable, but we are despised. Let me leave that. Amen. Amen. But I'll leave that very close for another day. Then in verse 11 says, even unto this present hour, we both hunger and thirst, and are naked, and are buffeted, and have no certain dwelling place. Verse 12. And labor, working with our own hands, being reviled, we bless, being persecuted, we suffer it. Being 13. Verse 13. Being defamed, we entreat. We are made as the fifth of the world, and we are offscouring of all things until this day. I write not these things to shame you, but as my beloved sons, I warn you. Praise the Lord. We call them sons. We call us sons. Amen. Praise the Lord. Amen. Verse 15. For though you have 10,000 instructors in Christ, yet have you not many fathers. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Therefore, I beseech you, be ye followers of me. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. We have to leave there because of time. Amen. Hallelujah. We are almost getting to the end. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. I hope you understand that very place that I just explained. Amen. Let me quickly go through. Leave there. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, I just talked about that very place where he said, the world, religious people will call me a fool. Religiöse Leute würden mich ein Narren nennen, weil ich mich Christus hingebe. Weil ich zulasse, dass die Gemeinde so klein bleibt. Pour les gens religieux, ils vont m'appeler insensé parce que je me soumets à Jésus-Christ ou alors je permets qu'on a seulement ce nombre de personnes à chaque fois dans l'église. Praise the Lord. Hallelujah. Why don't you obey them? Listen to many so that the people will be many. Wieso, why don't you do it the natural way so that people will be many? And then for your own gain. I don't know if somebody's getting it. Wieso tust du es nicht auf die natürliche Weise, so wie es alle machen und profitierst daraus und viele Leute werden hier sein und dir nachfolgen? Pourquoi tu le fais pas comme le monde, d'une manière charnelle, afin que beaucoup de gens puissent venir chaque dimanche. Amen. Amen. In all, you know, I'm just explaining, amen, what he said, that you don't ask the Lord, help me to understand it. He said, the world will call me a fool for choosing Christ and remaining here with you. Der Herr, die Welt wird mich ein Narren nennen, weil ich Christus wähle und hier mit euch bin. Le monde m'appelle insensé parce que je choisis Jésus-Christ et que je reste ici avec vous. Amen. The religious people. Religieuse Leute. The religious pastors. Les pasteurs religieux. Die religiösen Pastoren. For them it's all about what they call, what they see here, what they call enjoyment here. Ihnen geht's nur um den Genuss dieser Welt. Pour eux, il s'agit seulement de des biens de ce monde. Amen. Like Moses. Remember Moses. Wie Mose beispielsweise. Comme Moïse, par exemple. He will be seen as a fool. Mose würde als ein Narr gesehen werden. Religion. Von Menschen und von religiösen Menschen. Parce que pour le monde et pour les gens religieux, Moïse était quelqu'un. Remember that place. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Hebrew 11 from verse 25. Hébreux 11, verset 25. Hébreux 11, 25. 24. Amen. He said, by faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Are you getting it? Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Hébreux 11, verset 24. What's the difference? Amen. Amen. Amen. C'est par la foi que Moïse devenu grand refusa d'être appelé le fils, appelé fils de la fille de Pharaon. I chose rather to be here with you than to be where, you know, there are millions of people, but Christ is not there. Ich bin lieber hier bei euch, als irgendwo zu sein, wo Christus nicht ist. Genau wie Mose. Je préfère être ici avec vous au lieu d'être à un autre endroit avec avec des millions de personnes mais qui ne glorifient pas l'Éternel. Praise the Lord. Hallelujah. Choosing, verse 25, choosing rather to suffer affliction with the people of 25. God than to enjoy the pleasure of sin for a season. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Et non mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Praise the Lord. Hallelujah. You know, they say, how much are they going to give you? Yeah, most of them, they are evil students. Then what is that? Are you wasting your time? Then look at Moses here. Amen. Verse 26. Sie werden dir sagen, ja, weshalb, was bringt dir das überhaupt? Die Leute, die in deiner Gemeinde sind, das sind alles Studenten, das sind alles junge Leute. Die können dir doch gar nichts geben, gar nichts bieten. Such dir doch lieber Leute, die wirklich auch geben können. Was sind Businessmen? You know, there are people that can bring him money. Versuch doch Leute, die Geschäftsführer, CEOs in eine Gemeinde zu bekommen, die richtig geben. Aber das will ich nicht, ich will Christus. Le monde va nous dire pourquoi tu perds ton temps avec tous ces étudiants ici qui sont dans une église et pas même pas vraiment venir la maison de Dieu. Pourquoi ne pas chercher des PDG, des gérants, des entreprises et tout, avec des gens avec de l'argent. You know, they call us fools. Sie nennen uns Narren. Ils nous appellent des insensés. Aber wir sind keine Narren. Amen. Mais, on ne l'est pas. Praise the Lord. Hallelujah. That's what he says. Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasure in Egypt. For he had respect unto the recompense of the reward. Da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Regardant l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He chose rather to suffer with the people of God. Du warst lieber mit den Kindern Gottes zu leiden. Praise the Lord. Hallelujah. Il a préféré de souffrir avec les enfants de Dieu. Amen. Amen. In all it is persecution. Und in allem ist das Verfolgung. Amen. Et tout ça dans la persécution. Amen. Mm-hmm. If you choose Christ, you will be persecuted. Wenn wir uns für Jesus Christus entscheiden, werden wir Verfolgung erleiden. Amen. Si on choisit Jésus-Christ, on sera persécuté. Or those who live godly in Christ Jesus. If you choose Christ, you will, you know, there's going to be persecution. Wenn du Christus wählst, wird es Verfolgung geben. Si tu choisis Jésus Christ, il y aura forcément la persécution. Amen. Amen. Amen. Amen. Your Father is not only mighty. Dein Vater ist nicht nur mächtig, in blessing, im Segen, Son père n'est pas seulement. He is not only mighty in blessing. Er ist nicht nur mächtig im Segen. Look, notre père n'est pas seulement puissant quand il s'agit de bénir. He is also mighty in battle. Er ist auch mächtig im Kampf. Mais aussi puissant dans le combat. Go to Psalm 24, verse 8. Psalm 24, verset 8. Psalm 24, 8. Praise the Lord. Amen. Psalm 24, verse 8. Psalm 24, 8. You know, he is the same yesterday, today and forever. Er ist der gleiche gestern, heute und für immer. Er ändert sich nicht. Amen. Il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et pour tout le temps. Praise the Lord. Amen. He is not only mighty in blessing, he is mighty in battle. Il est... Verse 8 of Psalm 24. Psalm 24, 8. Are we there, please? Mm-hmm. Who is the King of glory? The Lord strong and mighty. The Lord mighty in battle. Praise the Lord. Hallelujah. Qui est ce roi de gloire, l'Éternel, fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Remember, Jesus said, fear him. Erinnert euch, dass Jesus sagt, fürchtet ihn. Rappelez-vous, quand Jésus-Christ a dit, ayez crainte de Dieu. He said, I will tell you who to fear. Ich werde euch sagen, vor wem ihr euch fürchten sollt. That man, that God is the true God. Und dieser Gott ist der wahrhaftige Gott. Jésus-Christ nous a dit de craindre seulement le vrai Dieu. Amen. Amen. He said people should fear you. Und deswegen sollen Leute vor dir Furcht haben. Et c'est aussi la raison pour laquelle le monde doit aussi te craindre. People should really fear you. Leute sollten wirklich Angst vor dir haben. Amen. Amen. If they know you, they read you. Wenn sie dich kennen, dass deine Identität wirklich wissen würden, hätten sie Angst vor dir. Si ils te connaissent, s'ils connaissent vraiment ta vraie identité, ils auront peur de toi. He never joke with his children. Er macht keine Scherze mit seinen Kindern. Mm. Il ne blague pas quand il s'agit de ses enfants. You know, please, listen. Before you go to any place at all, the Lord is always there before you get there. Bevor wir irgendwo hingehen, ist der Herr schon da. Donc, avant que tu arrives à un endroit, l'Éternel est déjà là avant toi. That Vono you just, that, you know, you have no parking stall, but he is already there. Zum Beispiel die Wohnung, die du da hast, die du schon sicher hast, der Herr ist schon in dieser Wohnung drin, obwohl du nicht dahin gezogen bist. Par exemple, la maison où notre sœur va s'installer, elle n'est pas encore, elle s'est pas encore installée, mais Jésus-Christ est déjà là. Praise the Lord. Don't be afraid of anything. Hab vor nichts Angst. N'aie peur de, ne crains rien. Esaïe 45. Buros. Praise the Lord. Allez. Amen. Allez. Esaïe 45. You know, even Adam, if you even look at Adam and Eve. Wenn du dir Adam und Eva anguckst. Amen. He was here before he created Adam and Eve to be here. Adobinante. Bevor er Adam und Eva erschaffen hat, war er schon hier. Amen. Amen. Créer Adam et Ève, notre Dieu était déjà présent sur terre. Amen. Amen. Look at verse 2 to 7. Verset 2 à 7. Isaiah 45, 2 bis 7. He said, I will go before thee and make the crooked places straight. Amen. Isaiah 45, from 2 to 7. Amen. Mm. He said, I will go before thee and make. He will always go to places before you even get there. Er wird immer an Orte gehen, that place. Bevor du da bist. Amen, amen. Amen. Il va toujours arranger l'endroit où tu vas aller ou préparer l'endroit où tu vas aller avant que tu arrives. I will go before thee and make the crooked places straight. I will break in pieces the gate of brass and cut it in asunder, the bars of iron. I will give thee the treasure of darkness and hidden riches of secret places, that thou mayest know that I am I, the Lord, which called thee by your name. I am the God of Israel. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. For Jacob, my servant's sake. Amen. Mm-hmm. And Israel, my elect. Quatre. I have even called thee by your name. I have so named thee, though thou hast not known me. I am the Lord, and there is none else. There is no God beside me. Amen. I give you thee, though thou hast not known me. Verse 6. That they may know from the rising of the sun and from the west that there is none beside me. I am the Lord, and there is none else. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. Ah, wow. Praise the Lord. Hallelujah. Are you getting something here? Mm-hmm. He said he creates evil. Ja, er erschafft das Unheil. Look at it. Look at it. Donc lui, il a créé le... Il crée le evil. Le mal. No, read it, he's there. Amen. He, you know, he is enemy to your enemy. Er ist der Feind deiner Feinde. Il est l'ennemi de tes ennemis. You go there. Amen. He's... Amen. Verse 2 is very important. We just read it. He said, before we go to anywhere, he has me there. Bevor wir irgendwo hingehen, ist er schon da. So, avant qu'on arrive quelque part, il est déjà là. Anywhere he wants you to go, he has been there. Egal wo du hingehen sollst, er ist schon da. That very place fair before you. Er geht schon mal vor. Il trace déjà la route pour nous. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And that's why, you know, your prayer should be, Father, wherever you want me to be, help me to be there. Amen. Deswegen sollte unser Gebet sein, Herr, egal wo du mich haben willst, hilf mir dort zu sein. Amen. C'est pour ça la prière, quand la prière est Dieu, aide-moi à choisir les chemins que tu as choisis pour moi. If I give an example in First King 17, 4 and 8. Remember, he commanded the raven. He said, he said to Elijah, I have command. He has seen the raven before Elijah saw the raven. Auch als er zu Elijah gesagt hat, ich habe die Raben schon gesendet. Also er hat sie schon gesehen und gesendet, bevor er, bevor Elijah überhaupt da war an dem Bach, um diese Raben zu empfangen. Amen. And also he said, okay, sir. Un autre exemple est quand Dieu avait envoyé les corbeaux pour s'occuper d'Élie. Il avait déjà fait, or que Élie n'avait pas encore vu les corbeaux. Donc avant qu'il parle à Élie, il avait déjà envoyé les corbeaux qui, afin qu'il s'occupe d'Élie. If he ever wants you to go to any hospital, he is there before you. Mm. Und selbst wenn er will, dass du operiert wirst, er ist schon vor dir dort, in diesem Krankenhaus. Mm. Et s'il veut, par exemple, que tu partes, que tu ailles dans l'hôpital. And the host of angels, they just do like this, following you. Hey, somebody is coming. Und die ganze Engelschar, die ganze Engelsarmee ist hinter dir und folgt dir. Donc si par exemple il veut que tu partes à l'hôpital, il va déjà t'attendre à l'hôpital. Donc il sera déjà là et toi tu seras accompagné par un char d'anges. Also in verse 8, he said, I have commanded the widow woman. You know, before Elijah saw the widow woman, the Lord has seen her. The Lord has met with her. Yeah. He's always anywhere he sends you to go. Don't be afraid of that place. Egal, he is already there before you are going. Er ist schon da, bevor du, bevor er dich dort hingeschickt hat. Donc, n'aie pas peur. Si il t'envoie quelque part, il t'attend déjà là-bas. Tout comme Élie n'avait pas vu la veuve, mais Dieu avait déjà vu la veuve. Amen. Amen. Whoever or whatever I send you to, or I send to you, I see them before you see them. Mm-hmm. Amen. Was auch immer ich dir als Versorgung hinschicke, ich habe sie schon gesehen, bevor ich sie zu dir geschickt habe. Mm. Donc, peu importe ce que j'ai prévu pour toi, ou alors la manière dans laquelle je veux te fournir les choses, je les ai déjà vues avant toi. Praise the Lord. Don't be afraid of those that see you as your enemy. Habe keine Angst vor den Leuten, die dich als ihren Feind sehen. Amen. Don't be afraid of those that see you as. Habe keine Angst vor den Leuten, die dich als Feind sehen. Philipper 1. Praise the Lord. Philippiens 1. Don't let them threaten you. Lass nicht zu, dass sie dich bedrohen, dass sie dir Angst machen. The Bible calls you a king. Die Bibel nennt dich König, ein König, und das bist du. Faut pas vraiment être effrayé d'eux, parce que la Bible t'appelle dit que tu es un roi, et un roi n'a pas peur des esclaves. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Philipper 1. Praise the Lord. Halleluja. Okay. If you read verse 28. Philippa 1, Philippe 1, verset 28. And in nothing terrified by your adversary. You know what the meaning of that. Lasst euch nicht einschüchtern. Ne vous laissez pas intimider par vos adversaires. Don't allow them to intimidate you. Lasst nicht zu, dass sie dich einschüchtern. Are you getting it? Ne permet pas qu'ils. Ne leur permet pas d'intimider. Don't allow them to you know, to they are threatening, never allow it to work. Lass nicht zu, dass ihre Einschüchterung funktioniert. Ne permet jamais que leur intimidation a un effet sur toi. He said, which is to them an evidence to talking of prediction, but to you of salvation. Amen. For them, it's a sign that, you know, when they get to hell, they will not have any excuse before God. Weil are you getting it? Es ist ein Zeichen. Before God has no excuse for them. Dass sie keine Ausrede haben, dass sie Christus nicht kannten. Parce que ça sera une évidence contre eux, parce que quand ils sont devant Dieu, ils ne pourront pas dire renier qu'ils ont entendu parler de Jésus-Christ. But for you, of salvation. Aber für dich, Errettung. Praise the Lord. Toi, c'est une évidence pour ton salut. Amen. It should help you to know how saved you are in your Father. Das sollte dir zeigen, wie errettet du bist im Herrn. That you are already saved. Amen. Ça va te montrer quelle assurance tu as en ton Père, dans ton Père Jésus-Christ. Amen. Look at verse 27. Verset 27. 27. Only let your conversation be as it becomes the gospel of Christ. Your conversation with them, with people, let it be of Christ. Dein Miteinander mit ihnen, deine Gespräche mit ihnen, lass du, dass sie von Christus sind. Donc aussi les conversations que tu as avec eux, elles doivent être de Jésus-Christ. Non, bizarrement la sainteté. Donc la conversation que tu mènes avec eux, le sujet de vos conversations doit être Jésus-Christ. Amen. Et en général, la vie que tu mènes aussi. Only let your conversation be as it becomes the gospel of Christ. And whether I come and see you or else be absent, I may hear of your faith, that you stand fast in one spirit. Praise the Lord. Hallelujah. If God's children are there or not. Ob Kinder Gottes da sind oder nicht, sei in Christus. Que les enfants de Dieu soient autour de toi ou pas, peu importe où tu sois, sois en Jésus-Christ. Look at verse 29. Verset 29. 29. For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for his sake. Amen. Amen. Also to suffer. Auch zu leiden. Amen. De souffrir. What they call suffer. Was sie leiden nennen. Ce qu'ils appellent souffrance. They will see Moses as suffering. Sie werden das Leben von Mose als ein leidvolles Leben sehen oder mein Leben als ein leidvolles Leben sehen. Pour eux, la vie de Moïse était une vie pleine de souffrance ou aussi ma vie pour eux est peut-être une vie de souffrance. Amen. That you don't have boyfriend, girlfriend, that you move around with going from one club to another, you know, sucking each other's mouth. You know, they will see it as suffering. Alle sind dort. Dass ihr keine Freundin habt oder einen Freund habt und dass ihr euch nicht gegenseitig aufisst, dass ihr nicht von Club zu Club zieht. Sie denken, dass du was verpasst, dass du nicht lebst, dass du sozusagen ein langweiliges Leben hast und dass du deswegen leidest. Pour eux, c'est souffrance si. Ils vont voir que tu n'as pas de copain, tu n'as pas de copine, ou alors tu ne pars pas de boîte en boîte, ou alors tu n'as personne avec qui tu as une vie intime ou quoi que ce soit. Pour eux, ça va être une souffrance, alors que ils savent pas que c'est une bénédiction. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The Bible says we should rejoice in the Lord. Die Bibel sagt, wir sollen uns freuen im Herrn. Rejoice. Freu dich in Verfolgung. Amen. Donc, that's how you know you are in faith. On doit se réjouir dans la persécution parce que là on sait vraiment qu'on est sur le bon chemin. Amen. Amen. You know, if you are rejoicing even when they are even hating you, in the middle, you know you are rejoicing. That's how you know you are in faith. Dass du dich freust, obwohl sie dich hassen. Das zeigt, dass du wirklich im Glauben bist. Si tu es capable à te réjouir même si le monde te déteste, là tu peux vraiment voir que tu es dans l'esprit, que tu es dans la vérité. And also if you go to Acts 5. Apostelgeschichte 5. We won't go there because of time. On va pas y aller, amen. Si tu vois ce... Verse 14. Verset 14. Then verse 16. Et 16. Amen. From 14, just read it. Peter and the apostle, they chose to obey Christ rather than to obey me. Petrus und die Jünger, sie haben sich entschieden, für den Herrn zu leiden, statt den Menschen zu gehorchen. Pierre et les autres apôtres ont préféré choisir Jésus-Christ et de souffrir pour Jésus-Christ au lieu de suivre ce monde et obéir à ce monde. Amen. Amen. They were beaten. And Peter, they left their rejoicing that they have suffered with Christ. Und sie sind dort weggegangen und haben sich gefreut, dass sie mit Christus gelitten haben. Après avoir été chicotés, ils ont quitté l'endroit, mais ils étaient pleins de joie du Christ parce qu'ils ont souffert avec le Christ pour la volonté du Christ. Praise the Lord. That's why I know if you suffer, know that make sure that it's for Christ's sake. Wenn du leidest, stell sicher, if you look at 1 Peter 4. Dass es wirklich um Christus Willen ist. Und nicht Pierre 4. Um Christus Willen ist. Und nicht, weil du einfach nur jemand bist, der die ganze Zeit immer wieder für Stress sorgt, sozusagen. Mhm. Immer wieder Leute provoziert, Dinge klaut, Dinge kaputt macht oder sich schlägt. Donc si tu dois souffrir, tu dois être sûr que tu souffres pour Jésus-Christ et pas pour une autre personne ou quelque chose d'autre. You know, it's not, you know, people are disobeying Christ and people are persecuting them. There is no persecution. Ja, weil du kannst nicht sagen, du wandelst nicht in Christus, wandelst nach dem Satan und nennst dann das, was du dann erfährst, Verfolgung, weil du jetzt angezeigt wurdest. Parce que tu ne peux pas comparer la persécution dans laquelle Jésus-Christ parle avec la persécution de ce monde. Tu peux, aller voler quelque part et après ça, on va te porter plainte, tu vas partir en prison. Et ça, ce n'est pas la persécution dans laquelle Jésus-Christ parle. You know, a young man and a young girl that was there, they started sleeping together. And they were, you know, their sin caught up with them. They are evil. They are rejecting Christ. It's not about the sleeping together, it's about rejecting Christ. After a lot of warning. You understand me? And then we even want to see that as persecution. That is not persecution. Look at, let us read here. 1. Petrus 4. Ja, Leute leben halt in der Sünde, lassen sich vom Satan kontrollieren und wollen dann die Konsequenz dieses Ungehorsams Verfolgung nennen. Aber so funktioniert das nicht. 1. Petrus 4. Praise the Lord. Alleluia. First of all, we read the first part, which is from 11. Amen. If any man speak, let him speak as the oracle of God. If any man minister, let him do it as of the ability which God giveth, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. Verse 12. He said, beloved, think it not strange concerning the fiery trial, which is to try you, as though some strange thing happened unto you. Amen. As they are fighting you, they are fighting other God's children. Weil wie sie euch bekämpfen, bekämpfen sie auch andere Kinder Gottes. Amen. Parce que la manière dont ils vous combattent, c'est aussi la manière dont ils combattent d'autres enfants de Dieu. Amen. Amen. And we remember, we read the place where it said, all those who suffer, who live godly in Christ Jesus, they will suffer persecution. Oh, awesome. So if what is happening to you? If you are choosing Christ and they are hating you, that is just... Wenn du Christus wählst und sie dich deswegen hassen. If the whole world choose Christ, wenn die ganze Welt Christus wählt, Satan will fight. Wird der Teufel kämpfen. Das ist das Gleiche. Donc, on a lu que si vous choisissez... Non, toute personne qui choisit Jésus-Christ sera persécutée. Donc, faut qu'on soit conscient que la persécution qu'on a aujourd'hui, c'est la même persécution que tout autre enfant de Dieu doit subir. Beloved, take it not strange concerning the fiery trial, which is to try you, as though some strange thing happened to you. But rejoice in as much as you are partakers of Christ's sufferings, that when his glory shall be revealed, you may be glad also with exceeding joy. If you be reproached 14. For the name of Christ, happy are you, for the spirit of glory and of God rested upon you. On their part, it is evil spoken of, but on your part it is glorified. Amen. Verse 15. But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody. Are you getting it? In other men's matters. Don't go to, once you are with them, don't speak what is not of Christ. Don't go there. If they don't ask you questions, just keep quiet, don't leave them. Yeah. Are you getting it? Also lass nicht zu, dass du da mitmischst, wenn es um Lästerei geht oder all diese Sachen mit Scherzen machst, mit Quatschen, all diese Sachen machst, sondern guck, dass du dich da wirklich aussonderst und nicht Teil vom Bösen bist. Ja. Wir sollen uns halt nicht in diese fremden Dinge einmischen. Donc, on doit... Quand on l'a dit tout à l'heure, quand on a des conversations avec le sujet de nos conversations doit être vraiment Jésus-Christ. Donc on ne doit pas se laisser impliquer dans leurs choses. Donc s'ils commencent à parler de mauvaises choses ou quoi que ce soit, on ne doit pas se laisser impliquer. Amen. 16. He said, yes, if any man suffer as a Christian, Christian means the fruit and not the root. Und hier steht... Christian, the kingdom of heaven is the root. Christianity sees the fruit. It's all about the fruit, what you do. Das Königreich Gottes ist die Wurzel, aber das Christentum ist die Frucht, das, was du tust. Si quelqu'un souffre comme chrétien, le chrétien est le fruit, mais la racine est le royaume des cieux. I'm not a Christian. Why? Because for me it's not about the fruit. Was mir nicht um die Frucht geht. It's about the root. Um die Wurzel. Pour moi par exemple, je me considère pas comme It's chrétien. Not because of the name. Pas à cause du nom, mais parce que pour moi il s'agit pas du fruit qui est le christianisme, mais plutôt du royaume des cieux et le royaume des cieux est la racine. If you see Christianity today, it's about what people do. Wenn wir uns das Christus anschauen, geht es um das, was Menschen tun, nicht um das, was Christus getan hat. Parce qu'aujourd'hui, si tu vois, si tu regardes le christianisme, il s'agit souvent de les choses dont les membres, non, des choses, les membres, non, il s'agit des choses que les membres font, mais pas de la racine, pas de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Amen. Yes, and if you suffer for choosing Christ, are you getting it? Don't be ashamed of it. Wie steht, wenn du leidest, weil du Christus gewählt hast, dann sollst du dich dafür nicht schämen. Mm. Donc si tu souffres parce que tu as choisi Jésus-Christ, c'est quelque chose qui n'est pas honteux. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, if you read it to the end, it's interesting. He said, for the time is come that judgment must reign at the house of God. And if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? Are you saying something here? And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner? You know, we talked about three people here: the sinners, the ungodly, and then the righteous. In Vers 18 redet über drei Personen: Gerechte, Gottlose und Sünder. Amen. Parle de trois personnes ici. Aber es ist nicht wahr. Des enfants de Dieu, des pécheurs et des incroyants. Praise the Lord. Hallelujah. Then verse 19. Can all of us read it together? One, two, go. Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Let me close with something. Let me quickly see it. And then allow him. Go to Exodus 23. 2. Mose. Go to Exodus 23, so that you read 23. Exodus 23, verse 22. Exodus 23. 2. Mose 23. Verse 22. 22. He said, but if thou shalt indeed obey his voice, talking to you and me. Amen. Laisse à nous, à toi et moi. If we obey his voice, wenn wir seiner Stimme gehorchen, and do all that I speak, then I will be an enemy unto your enemy, and an adversary unto your adversary. Amen. Are you getting it? Yeah. You know, people are not fighting you, they are fighting you. Leute bekämpfen nicht dich, sondern Christus. Les gens ne te combattent pas toi, mais ils combattent Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You know, we heard of once what happened to one of our children. Amen. My daughter, amen. Mm. And you know, we also heard of what happened to them, those that are fighting, that are fighting Christ. Amen. The Lord said it to me, said it is just a little warning to them. Just a little warning. Wir haben gehört, was der Herr meiner Tochter widerfahren ist auf der Arbeit und die Leute. Und wir haben auch gehört, was diesen Leuten widerfahren ist. Und der Herr hat mir daraufhin gesagt, dass es nur eine kleine Warnung ist. On a vu ce qui est arrivé à notre sœur, à ma fille, au travail, mais ce qui est arrivé aux gens qui l'ont fait, c'est seulement, et l'Éternel m'a dit que c'est seulement un petit avertissement. Ouais. You know how they tried, they were trying to fight the mother of the lost beauty. Wie sie versucht haben, die Mutter von der Schönheit des Herrn zu bekämpfen. Ils ont essayé de combattre la mère de la beauté du Christ. The Lord said, that is just a little warning. Der Herr sagt, es ist einfach nur eine kleine Warnung für sie. Et Dieu m'a dit que c'est seulement un petit avertissement pour eux. Let us learn to choose Christ. Lass uns lernen, Christus zu wählen. On doit apprendre à choisir Jésus-Christ. Amen. In Genesis 22, from verse 15, after Abraham obeyed Christ, obeyed the true God. Nachdem Abraham dem wahrhaftigen Gott gehorcht hat. Après que Abraham a obéi au vrai Dieu. Praise the Lord. Alléluia. You never obey his voice for nothing. Wir gehorchen seiner Stimme nicht umsonst. On n'obéit jamais à sa voix en vain. If you read it, Genesis 22, from verse 15. 1. Mose 22, 15. Go and read it yourself, amen. And see what God, what happened there. What, you know, the Lord came down by himself to Der Herr kam, runter, kam selbst runter. Amen. Amen. Also Deuteronomy 28. Because of time, we cannot go to those places. Auf 5. Mose 28, 7. Aussi dans 5, dans Deuteronomium. He said, God shall cause the... Amen. Amen. Deuteronomy 28, verse 7. You read it also. Talks about God shall cause the enemy that rise against thee and smite them. He is still the same yesterday and forever. There's nothing that changed. I'm telling you. Er ist immer noch der gleiche gestern, heute und für immer. Nichts hat sich geändert. Il ne changera jamais. Il est toujours le même et il a toujours été le même. Amen. Amen. In 2 Kings 7, verse 3-8, he still fight for us. If you read it, if you go there, in 2. Könige, he still fight. Lesen wir, dass er immer noch für uns kämpft. Et on peut aussi voir dans 2 Roi qu'il combat toujours pour nous. Amen. Amen. He still fight, even if not, Jesus will not say in Matthew 18, for you to offend one of these little ones, better you kill yourself. Yeah. He still fight. He is a warrior. Er kämpft immer noch, er ist ein Krieger. And people should be careful. Leute müssen sich in Acht nehmen. Il combat toujours, c'est un guerrier, et les gens doivent faire attention. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Please also learn to read that Second King also, please. I don't know how much time you have. Amen. Second King is very, very interesting. Zweite Könige ist auch sehr wichtig. The four lepers. Wo genau? Concerning the four lepers. Zweite Könige was? Genau? Second King 7. 7, okay. Amen. Danke. And there was somebody that doubted him, that doubted the man of God. If you go there. Yeah. He said, if even God opened heaven, nothing like that will happen. Praise the Lord. Hallelujah. And the man of God said, you will see that you will not hear from me. Amen. Yeah. And it really happened. In 2. Könige 7 gab es auch eine Situation, wo jemand auch versucht hat, ein Kind Gott, ein Diener Gottes herauszufordern und gesagt hat, dass das, was er prophezeit hat, kann niemals passieren. Dann hat dieser Prophet ihm gesagt, es wird passieren, du wirst es sehen, aber nichts davon haben. Et on doit aussi, un autre devoir est de lire 2 Roi, chapitre 7. Là aussi, il y avait un exemple d'une personne qui a, qui a douté et qui a... comment dire, herausgefordert. Herausgefordert. Was ist das? Herausfordern auf Englisch? Vielleicht kann ich es ableiten. Non, qui a changé, non. Qui a défié un prophète. Et le prophète, il a dit que tu vas le voir, mais tu ne vas pas y goûter. Mais on, praise the Lord. Ouais, hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. The Lord, he said, I change it not. Amen. Amen. Der Herr sagt, ich verändere mich nicht. Dieu ne change jamais. Dieu dit aussi qu'il ne change pas. He is the same yesterday, today and forever. Er ist der gleiche gestern, heute und für immer. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Then he was fighting for his servant. Da hat er für seine Knechte gekämpft. Et dans l'ancienne alliance, il combattait pour ses servants. Now he fight for his sons. Jetzt kämpft er für seine Söhne. Amen. Mais maintenant il combat pour ses fils. And that's why in Matthew 18, Jesus said, for you to offend one of these little ones, it's better you die. Deswegen sagt Jesus in Matthäus 18, es ist besser, dir das Leben zu nehmen, als einer dieser Kleinen zu provozieren. Amen. C'est pour ça qu'il a dit qu'il est même mieux que quelqu'un se prenne la vie au lieu de provoquer un de mes enfants. Because for those that would say, okay, it was the old, that of Elijah was the old, that was the old. But Jesus came and said the same thing. That vengeance is mine, I will recompense. That's Romans 12. Ja, Leute würden sagen, ja, es war das alte Bündnis, aber das, was Jesus hier sagt, ist ganz klar mittig im neuen Bündnis, ne, gesprochen, dass, ey, der Herr ist unser Vergelter. Praise the Lord. Mm. Ja, les gens vont dire que non, c'était dans l'ancienne alliance, c'était dans l'ancienne alliance, mais Jésus-Christ a dit la même chose, que la vengeance est la mienne. Donc,